Aua, aua, oh. Habt ihr auch so viele Probleme mit Mücken? Nee, die habe ich alle auf der Hochzeit verbraten. Na, Hauptsache, die landen beim Richtchen. Bei mir. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, oh, der ein bisschen Urlaubsfeeling in den Podcast bringt. Er ist zurück. Hallo René. Moin, moin. Moin. Und hallo da draußen. Oh, war das schon eine Anspielung? Das war jetzt Urlaubsfeeling. Ein Hinweis? Das Urlaubsfeeling, was du angeteasert hast. Ah. Ja, herzlich willkommen auch von mir da draußen an den digitalen Empfangsgeräten heute zur 172. Folge. An diesem wunderschönen 3. September 2025 und mit dabei Marc. Mensch, da ist mir wieder jemand schlecht vorbereitet. Ja. Aber gut. Ich wollte halt besonders kreativ sein. Ich bin in unserer Reihe mal wieder das Allerletzte oder der Allerletzte. Naja, wir werden sehen. Jedenfalls haben wir wieder einiges zu tun. Ich begrüße euch mit den althergebrachten und wohlgeliebten Worten. Liebe Leute da draußen, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Biete Unterhaltung, suche Zuhörer. Und damit geht es auch schon wieder zurück ins Studio, denn wir haben wie immer sehr viel Sendung vor der Brust. Vor der Brust, sehr gut. Wir haben vor allen Dingen eine sehr gemütliche Aufnahmesituation. Oh ja, wir haben es endlich geschafft, dass wir mal alle drei hier wieder sind. Bei Stefan im Büro auf der viel besungenen Sonnenterrasse. Ja. Heute auch mal wieder ohne Regen. Genau. Und dabei ist René. Also stimmt, wir wissen noch nicht, was passiert. Was heißen. Ich kann schon mal ein Wetterradar aufrufen. Also noch. Nun gut, nicht so. Wenn wir schon bei Flüssigkeiten sind, dann können wir ja mal anstoßen und uns ordentlich Prost. Begrüßen. Ja. René, Prost. Stefan. Prost. Ich mit einem Schluck Wasser und ihr mit Gummibärensaft. Oh. Marc hat sich dazu herabgelassen, einen Energy-Drink zu trinken. Ja, original Red Bull nach, was war das, indonesischem Rezept. Ist das da so? Kommt das ursprünglich her. Das habe ich ja in der Reportage gesehen im Fernsehen. Ja. Und dann kam eben dieser Österreicher, der sagte, boah, das ist aber interessant. Das werde ich einfach mal jetzt hier mit Sprudelwasser ansetzen und dann verkaufe ich das Zeug weltweit. Und Monster ist auf dieselbe Idee gekommen? Nein, ich glaube, da ging es dann den klassischen Weg. Kopieren, kopieren, kopieren. Ah ja, und Cockstar, oh, das wissen wir ja nicht, wer der Erste war, weil es gibt ja auch noch Kong und Rockstar. Und es gibt ganz viele. Red Bull waren definitiv die Ersten. Die anderen sind nur alle drauf gesprungen auf den Zug, als sie gemerkt haben, oh, mit dem Blödsinn kann man ja sogar Geld verdienen. Ja. Aber guck gerne mal mit Google, damit wir jetzt nicht noch mehr Namen droppen müssen. Oder Yahoo oder andere Suchmaschinen. Fireball. Ja, genau, Fireball. Ja, weil wir Bing. Achten wir ja darauf, dass wir sagen, okay, wenn wir Aldi sagen, dann müssen wir auch Lidl, Rewe und Penny sagen. Ja, genau. Aber wenn es um Suchmaschinen geht, heißt es immer nur Google. Stimmt, das recht. Google. Wie heißt die europäische Suchmaschine, die man benutzen soll? Fireball. Nein, Eurasia? Nee. Ecosia. Ecosia. Ja, heißt sie Ecosia oder Ecosia? Ja, auf jeden Fall Ecosia. War die europäisch oder? Ich weiß nicht, ob die europäisch ist. Ich weiß nur, dass sie eben dafür bekannt ist, dass sie eben sehr, sehr nachhaltig irgendwie arbeiten möchte. Okay. Also so nach dem Motto, wir machen hier irgendwie keine Werbung und wir sind hier die umweltfreundlichsten. Ich kenne wie auch immer sie das schaffen. Immer, wie heißen die? DuckDuckGo oder nur? DuckDuckGo, ja. Gibt es auch noch. Kann man machen. Ja. Und was jetzt mit Fireball? War eines der ersten Suchmaschinen. War eine der Suchmaschinen, in der Stefan und ich sehr, sehr erfolgreich waren. Ja, ich erinnere mich. So alt bin ich schon. Nenn uns ein Wunschsuchwort und wir bringen dich innerhalb von 2 Tagen auf Platz 1. Das richtig. War unser Business. Damals. Ja, die Zeiten sind leider vorbei. Ja. Ich denke auch, Fireball gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, gibt's AOL gibt es jetzt irgendwie auch. Nein, AOL gibt es zwar noch, aber der Einwahldienst, also Internet by Call, das haben die erst kürzlich, vor wenigen Wochen, überhaupt erst abgeschaltet. Ach so. Ja. Ich habe jetzt auch die AOL-CD aus meinem Laufwerk genommen. Du hast noch ein CD-Laufwerk? Brauch ich ja nicht mehr. Das ist so 90er, Stefan. Ja, ich habe noch eins, ein externes. Ja, externes ist das Muss, ne? Braucht man ja. Übrigens, den Vorteil der Retro-Technik habe ich jetzt im Zusammenhang mit Musik nochmal hautnah kennengelernt. Es ging darum, dass sich jemand einen MP3-Player zugelegt hat Und jetzt natürlich den MP3-Player, was natürlich auch altmodisch ist, den wollte er bespielen. Und da gibt es ja die Möglichkeit, das eben mit von digitalen Diensten wie Spotify zu nehmen. Also natürlich auch nur über Umwege. Oder halt von der CD zu ziehen. Wie auch immer das gehen soll. Auf jeden Fall die Qualität einer von der CD gezogenen MP3 ist deutlich besser als die eines Streaming-Anbieters. Ach. Ja. Was sicherlich ein bisschen mit Datentransfer und Datenkurse zu tun hat. Ja, ja, Komprimierung. Ja, natürlich, ja. Also ich glaube da sehr dran, weil diesen Audioverlust haben wir schon von der Schallplatte erlebt. Ja. Der Klang einer Schallplatte kann natürlich überhaupt nicht mit dem Klang einer CD mithalten. Umgekehrt. Die CD ist ja digital. Genau das wollte ich ausdrücken. Diskrete Werte. Die, warte, genau. Dann möchte ich meinen Satz korrigieren. Wir schneiden das alles davor raus, ja, damit das nicht so klingt, als hätte ich keine Ahnung. Ja, Leute, komm, machen wir keine halben Sachen. Fangen wir nochmal komplett neu an. Ja, genau. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Schnelldurchlauf und weiter geht's. So. Übrigens, ich wollte nochmal erwähnen, Schallplatte klingt besser als CD. So, was wolltest du sagen, Stefan? Also, guck mich nicht an, das ist dein Kumpel. Ja, genau, ne? Ich habe den angeschleppt. Wo René nicht durcheinander kommt, wollte ich sagen. Jetzt hat er mich durcheinander gebracht. Ist natürlich sein Urlaub, weil er ist ja frisch erholt zurück und wir wollen natürlich wissen, wie es war. Also erzähl doch erstmal, wie es in Thailand war. Und ja, nee, war also, nicht Thailand, ne? War das nee, andere. War ein bisschen südlicher. Ja? War Nordsee. Ah, okay. Ist also innen. Ja, nein, ich war mal wieder in Ostfriesland gewesen. Mhm. Die, die schon länger dabei sind, wissen, wo es hingegangen ist. Stammurlaub. Südlich von Langeoog. Und hast du Otto gesehen? Nein, Otto war ich vor vielen Jahren. Ja, Otto Hus in Emden. Mhm. Genau, nee, also es war wieder mal faszinierend, die Nordsee zu beobachten und festzustellen, dass das ja gar kein, nicht, das ist ja gar nicht zu vergleichen mit der Ostsee oder Mittelmeer, sondern das ist ja so ein vielseitiger Lebensraum oder wie es uns jetzt nahegebracht wurde, es ist das größte Buffet der Welt. Buffet? Weil, ja, wenn da nämlich Ebbe ist, dann sind da sämtliche Wasservogelarten zu beobachten, die natürlich mal vom Meeresgrund naschen wollen. Ja, und interessant diesmal war gewesen, wir hatten so eine Wattführung gemacht. Das heißt, da wurde dann auch mal ein Wattwurm aus der Erde gezogen. Interessanter Fakt, das, was hinten aus dem Wattwurm rauskommt, ist der sauberste Sand, den man haben kann. Ach, was macht der mit dem ganzen Schmutz? Der macht, genau, den muss er doch loswerden. Ja, den nimmt er ja auf. Genau. Funktioniert ja ähnlich wie beim Regenwurm, ne? Vorne fressen. Das ist bei uns genau umgekehrt. Die feinsten Speisen kommen oben rein und unten, ich meine, muss ich weiterreden. Da siehst du mal, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von feinen Speisen ist. Ja. Nee, und die andere Sache, die sehr interessant war, wenn man so ein Watt betrachtet, dann sieht man immer so sternförmige Einschnitte im Boden. Und dann denkt man sich, was könnte das sein? Also mir ist es vorher nicht aufgefallen. Ein Tier, aber interessant ein Tier. Ist, wo es herkommt. Und zwar von einem Tier und von welchem? Schlammspringer? Nee, von der Muschel. Weil ja, die Muschel, lebt ja eigentlich im Boden. Ja. Also gerade im Watt. Ne, weil genau, sie ja und hat dann nur so einen Rüssel, den sie raussteckt. Und sie hat wirklich, und ich habe das, war schön zu sehen, sie hat einen Rüssel, den sie dann raus und dann so sternförmig tatsächlich außerhalb des Lochs so abtastet. Ah, so entsteht die Form. Und so entsteht dieses Muster. Ja, war sehr interessant. Cool. Und was auch interessant war, mal den Fuß einer Muschel zu sehen. Und zwar, wenn du eine Muschel auf Boden legst, also in dem Fall auf Wattboden, dann fängt die an, sich ganz langsam senkrecht zu stellen. Ja. Unten kommt so ein Fuß raus aus der Muschel. Also ich rede jetzt von der sogenannten Pfeffermuschel. Die sieht der Miesmuschel von der Form sehr ähnlich. Mhm. Genau, dann stellt die sich halt senkrecht und dann fängt die an, sich in den Boden zu graben. Und mit diesem Fuß. Genau. Und wenn du viel Zeit hast, dann kannst du sogar ein Wettrennen machen. Ich wollte gerade fragen, wie schnell ist die ja? Also man, es ist jetzt, Zeitlupe klingt jetzt ein bisschen übertrieben. Ich würde mal sagen, ist schon im Schneckentempo. Ja. Aber wahrnehmbar auf jeden Fall. Also ja. Muscheltempo. Im Muscheltempo, genau. Würde ich sagen, ist vielleicht noch ein bisschen unter Schneckentempo. Oh. Ja. Nee, das war, ja, das war ganz interessant gewesen. Wir haben uns auch eine Seehundbank angeguckt. Und das ist schon krass, da Tiere, man nimmt das gar nicht so wahr, weil du fährst da mit dem Boot hin, kannst aus der weiten Entfernung gucken und das sind die Tiere dann in ihrem Lebensraum. Ne? Also es ist wie Zoo. Fühlt sich das an, aber das ist denen ja echt der Lebensraum und da schwimmen halt Seehunde im Meer. Ja. Das heißt, ihr habt da Führungen bekommen? Ja, wir haben eine Bootsfahrt gemacht, in halt raus aufs Meer. Also das ist ja auch immer so ein Ding, alle 6 Stunden ist da Wechsel zwischen Ebbe und Flut. Mhm. Oder richtigerweise ja zwischen Niedrigwasser und Hochwasser. Oh, der feine Herr. Denn was zwischen Niedrigwasser und Hochwasser passiert, das ist Ebbe und Flut. Also die Phase, Ebbe ist eine Phase, bei der das Hochwasser zurückgeht. Mhm. Und Flut ist eine Phase, bei der das Niedrigwasser, also das Hochwasser kommt. Muss, ja. Genau. Ein einmaliger Lebensraum, das Wattenmeer an der Nordsee. Das gibt es sonst nirgendwo in der Welt. Deswegen also auch der größte Nationalpark. Genau. Ja. Nee, genau. Also ich bin da immer wieder gern, vor allem ja auch aus dem Grund, Familie zu treffen und halt auch mal aus diesem mir so liebgewonnenen Hamster rauszukommen. Aus dem Alltag, ja, genau. Deswegen war meine Freude umso größer, jetzt endlich wieder hier zu sein. Genau. Und wir haben das Ganze dann noch mit dem Highlight, also ihr habt Stefan ja schon vor der Sendung erzählt, das ging ja dann sofort von 0 auf 100 los. Was ich aber nicht erzählt habe, ist, wir waren an dem Tag nach unserer Rückkehr in der Landsberger Allee beim Escape Berlin. Am S-Bahnhof? Genau. Und ich würde am liebsten erzählen, aber ich möchte gar nicht spoilern, wirklich so super gut. Also wir haben den Ausbruch aus einem Gefängnis gemacht. Und es war, was ich aber erzählen kann und auch vor allem möchte, ist, dass in dem Fall tatsächlich auch Personen mitspielen. Also es gibt dann in diesem Gefängnis auch einen Wärter, der da interaktiv mit dabei ist und der das Ganze noch viel, viel spannender macht, weil du so ein bisschen den Katz-und-Maus-Spieleffekt hast. Und Escape Room 2.0, jetzt auch mit echten Menschen. Ja, so ungefähr. Also und vor allem, und das finde ich immer sehr erfrischend, du hast verschiedene Räume. Ne? Also ich finde, so die klassischen Escape Rooms, die ich kenne, die haben einen Raum und ganz viele Rätsel. Das ist auch cool, aber der Escape Room, Escape Berlin hat tatsächlich auch bei den anderen, ich kenne nicht alle, aber bei zweien ist es definitiv so, unterschiedliche Räume. Das heißt, man spielt sich tatsächlich auch weiter und das macht schon echt Spaß. Also wir waren anderthalb Stunden drin. Das ist ziemlich lang. Und ich war also wir waren 5 Minuten unter der Zeit. Einer der wenigen Escape Room Welten mit Klo. Wenn es 90 Minuten geht, da musst du schon drauf aufpassen, dass da nicht irgendjemand mal groß muss. Also sie haben Toiletten, aber nicht im Escape Room. Ich will hier raus, ich muss. Die Zeit ist noch nicht um. Das ist das Spiel zu Ende. Das wäre natürlich cool, wenn der Escape Room in das Theme eingearbeitet eine Toilette mit hat. Genau. Also ich meine, gerade in dem Fall des Gefängnisses, so ein Gefängnisklo oder so eine Blechschüttel. Genau. Wäre schon ganz geil. Ja, ich finde es leider mal ein bisschen kostenintensiv, aber ich muss sagen, ich war, obwohl ich wusste, was mich so grob erwartet, sehr, sehr positiv überrascht. Mhm. Und genau, das wollte ich nur sagen, was ich super cool finde und auch nach meiner Meinung eine große Herausforderung ist, dieses Spiellevel der spielenden Leute zu halten und auszugleichen. Also wir hatten zu keinem Moment das Gefühl, dass wir komplett festhängen. Wir hatten auch zu keinem Moment das Gefühl, dass es so einfach ist. Und in unserem Fall ist es so, dass zu dem Spiel ein Hacker gehörte, der uns ein bisschen unterstützt hat. Der war aber von Anfang an eingeführt und hat im Prinzip, wahrscheinlich waren das dann die Hilfen, wo man so ein bisschen gut abgestimmt hat auf die Spieler. Jetzt müssen wir mal was droppen. Aber es war nicht so, dass gesagt wurde, guck doch einfach mal da drüben. Mhm. Ne? Es gibt ja bei den Escape Rooms immer einen Moderator oder Begleiter im Hintergrund. Ja. Ich habe die Regie gesehen. Also ja, genau. Die haben tatsächlich wie eine Regie mittlerweile, richtig, wo dann auch mehrere Räume beobachtet werden. Ja. Und was ich sehr witzig fand, ist, man sollte, wenn man keine Ahnung hat, sollte man sich mit beiden Händen auf den Kopf fassen und drehen. Und das sollten aber alle machen. Und dann hätten sie einen Hinweis gegeben. Das ist eine witzige Vorstellung. Weil er meinte so, ja, es kann schon passieren, dass einzelne Leute das mal zufällig machen, sich mit beiden Händen auf den Kopf fassen und sich drehen. Und damit den Spielleitern klar ist, dass da Hilfe benötigt wird, müssen es alle gleichzeitig machen. Ist ja gut. War wahrscheinlich auch ein bisschen gaggig gemeint, aber fand ich sehr witzig. Ich glaube, das muss man gar nicht, weil die hören auch alles, was du da sagst. Ja, die kriegen das auch mit. Und wie gesagt, ich hatte auch das Gefühl, dass an der einen oder anderen Stelle dann auch Mechanismen ausgelöst wurden, die man gar nicht selber gefunden hat. Aber es war, wie gesagt, überhaupt nicht im Spielablauf nachträglich oder so. Abträglich. Abträglich, ja, danke. Von daher, also ich kann das wirklich voll empfehlen. Ja, sehr cool. Ja. Jederzeit. Also ich glaube, es war halt ein Kindergeburtstag, aber ganz ehrlich, Niveau für Erwachsene. Mhm. Wir sind zu zweit da mitgegangen. Wir waren 8 Leute und das hat, glaube ich, über 200 Euro gekostet. Kannst du die ausrechnen? Sind 30 Euro pro 25 Nase. 25 pro Person. Ja, also muss ich sagen, dafür wird einem dann doch schon was geliefert. Also die Summe ist natürlich, klingt hoch, aber ich meine, im Museum bezahlst du 20 Euro. Ja, ich wollte gerade sagen. Im Konzert bezahlst du deutlich mehr. Geh mal ins Kino, jeder ein großes Popcorn, vielleicht noch eine mittlere Cola, also 2 Liter. Reicht schon der Kinoeintritt, glaube ich, dann bist du auch schon bei 20 Euro. Nee, so schlimm ist es noch nicht, aber wie gesagt, wenn du noch Snacks dazu. Man muss es halt auch machen, man muss es genießen und das gehört dazu, das Leben einfach auch so zu genießen, dass es Spaß macht. Aha, so. Das Leben ist also da, damit man es genießt. Natürlich. Am besten 24 Stunden am Tag. Ich muss mir Notizen machen. Schreib's dir auf, ne? Schreib's dir auf. Also wirklich. Aber schön. Ja. So, und jetzt bist du aber wieder hier, mittendrin im Alltag schon. Ja, voll angekommen. Alles, was liegen geblieben ist, wird jetzt bearbeitet und das ist einiges. Ja. Da merkt man erst, wenn man, was man so dann doch täglich so nebenbei noch unterkriegt. Aber ist ja jetzt kein Problem. Deswegen, das war jetzt tatsächlich für mich, es war Knallauffall jetzt gewesen, ne? Montag ganz viele Termine, Dienstag jetzt mein Ausfall aufgrund meines Jubiläums. Ja, da auch nochmal an der Stelle. Der alte Jubilar. Pause für Applaus. Gutes verrätst, genau. Herzlichen Glückwunsch auch nachträglich. Tja, René, alter Sack. Man kommt nicht drum rum, ne? Nee. Es erwischt jeden von uns. Ja, und jetzt dann Mittwoch hier und jetzt geht's bis zum Ende der Woche so weiter und dann bin ich wieder auf normaler Betriebstemperatur. Meinst du? Ja, ja. Naja, mal gucken. Genau. Sehr schön. Marc, kommen wir doch mal zu dir. Ja, bei mir genau umgekehrt. Wie? Ich war ja du warst im richtigen ein paar Mal nicht dabei hier bei einer Aufzeichnung. Wir haben uns schon gefragt, ob du im Gefängnis sitzt. Ja. Nee. Pff, ja, nur im Arbeitsgefängnis, wenn du so willst. Normalisiert sich das. Also es gab einfach viel zu tun. Ja. Und jetzt bin ich auch wieder auf Flughöhe, was den Podcast angeht. Sehr schön. Also das freut uns natürlich. Hat sich auch wieder normalisiert. Ja. Kriegt das sogar irgendwie auf die Reihe irgendwie mit dem doppelten RV-Fit. Pensum, was ich gerade abarbeite. Morgen das letzte Mal. Dann nächste Woche beginnt dann wieder Tanzen. Mhm. Ist die 4-wöchige Pause da auch Tanz schon wieder in den vorbei. Herbst. Ja. Genau, dann geht es da heiter weiter. Und ich habe auch schon überlegt, wenn diese RV-Fit-Geschichte dann bald vorbei ist, also ich habe jetzt noch 3 Termine, glaube ich, maximal 4, nee, 3 Termine sind es noch. Also morgen der und dann nächste und übernächste Woche, jeweils dienstags. Und dann ist das ja vorbei und dann muss ich mir einen Termin suchen, wo ich dann noch deren theoretische Blöcke abarbeiten kann, wenn ich das möchte und dann eben die Abmoderation, wenn man so will, den sogenannten Refresher, für den ich dann auch nochmal freigestellt werde von der Arbeit, weil das geht dann auch wieder den ganzen Tag. Ich würde da gerne weitermachen. Ist das eigentlich Bildungsurlaub? Also gerade der, wo du freigestellt wirst? Es ist nicht Bildungsurlaub, es ist eine andere Art von Sonderurlaub. Aber, okay. Das ist ein bezahlter Urlaub. Ah, ja, okay. Cool. Gut. Zur langfristigen Erhaltung der Arbeitskraft. Darum geht es ja. Sowas ist wichtig heutzutage, ja. Aber du musst dann sozusagen wieder eine gewisse Zeit Pause machen und dann darfst du wieder an dem Programm teilnehmen, ne? Richtig. Alle 2 Jahre darfst du das machen. Nicht, dass du überfit wirst. Nee, aber ich überlege tatsächlich, dieses Herzhaus, das ist ja so eine Reha-Einrichtung für Leute mit Herzen und auch anderen Sachen irgendwie Probleme haben. Da kann man sozusagen in den Verein eintreten. Ja, also für mich wäre das dann eine Alternative zum Fitnessstudio. Es ist nicht ganz preiswert, aber ich habe mich so daran gewöhnt und finde das da irgendwie so toll. Und wie gesagt, du hast da einen Vorturner, der dich kontrollieren kann, mit dem du sprechen kannst etc. Dann kannst du individuell irgendwie neue Übungen zeigen lassen etc. Also viele Sachen, die ich in einem Fitnessstudio dann einfach vermissen würde, weil da bist du so auf dich allein gestellt. Kannst ja auch mit Personal Trainer und die haben ja auch Programme. Ja, aber ich denke, das wäre dann noch preisintensiver. Ja, das ist natürlich gut möglich, ja. Na. Also da bin ich noch in der Recherche begriffen, aber ich spiele mit dem Gedanken, das tatsächlich jetzt irgendwie in meinen normalen Alltag irgendwie einzubauen, sodass ich dann jeden Dienstag Ich merke schon, du willst das tun, was eigentlich wichtig ist, in den Körper investieren. Richtig. Die Maschine am Laufen halten. Ja, das Unvermeidliche hinauszögern. Apropos am Laufen lassen. Wie läuft der Garten? Oh, der Garten, ja, es stockt. Es stockt. Wir sind an so einem Punkt, eigentlich draußen können wir nicht mehr viel machen. nicht zu sagen, ohne Hilfe eigentlich gar nichts mehr. Und jetzt müssten wir drin also was machen. Also da muss gestrichen werden und geschliffen werden und da muss genagelt werden und lackiert werden etc. und so weiter. Aber das Wetter ist natürlich jetzt noch viel zu schön, um sich da reinzustürzen. Okay. Gegebenenfalls, also fast an so einem Tag wie heute, da heizt sich die Hütte dann schon ordentlich auf. Also wir sitzen hier bei schlappen 24 Grad im Schatten. Super chillig, finde ich. Unsere Hütte hat keinen Schatten, da prallt also den ganzen Tag die Sonne drauf und da kannst du richtig heiß werden und da willst du nicht den ganzen Tag, auch nicht am Wochenende, denn im Haus irgendwas machen, sondern willst du raus. Das heißt, die Außenanlagen sind noch nicht in Betrieb genommen? Die Außenanlagen in Betrieb sprich genommen. Beet. Ja, also wir haben ja schon was angepflanzt, wir haben auch schon Hochbeete aufgestellt etc. und so weiter. Also die Terrasse müsste jetzt noch gemacht werden, aber das können wir alleine nicht. Okay. Es dauert halt. Ja, wie gesagt, momentan stockt es gerade ein bisschen. Und das Einzige, was beim Garten jetzt noch interessant wäre, ist, dass wir jetzt gerade in dieser Woche haben wir Wegedienst. Mhm. Ein Konzept, was ich ehrlich gesagt noch nicht ganz durchdrungen habe. Wegedienst? Ja, das Ding ist, die Wege müssen sauber gehalten werden. Dafür sind die Besitzer der angrenzenden, ist ja beim Wenn ein Haus hast, auch so. Ja. Und da müsst ihr euch sicherlich abwechseln, macht ja Sinn. Genau, und das läuft monatelang und diese Woche sind wir und eine andere Parzelle irgendwie dran und ich, keine Ahnung. Du weißt nicht, was du machen sollst. Naja, also doch, ja, also ich weiß schon, okay, da musst du mal gucken, ob da Unkraut ist, dann raus mit dem Zeug und dann da einfach mal durchfegen und etc. Also so grob weiß ich es schon. Was mich nur wundert an der Stelle ist, dass, wenn das seit Wochen und Monaten so gemacht wird, dass immer zwei Parzellen sich darum kümmern, wieso sieht es dann jetzt aktuell aus wie Hulle? Weil jetzt Hulle besonders schnell wächst. Nee. Weil das keiner macht. Da müsste doch eigentlich kontinuierlich sich jemand drum kümmern. Aber ich habe den Eindruck, das passiert einfach überhaupt nicht. Da musst du sagen, tut mir leid, so übernehme ich das nicht in meinen Dienst. Genau, mach Fotos, bevor du sagen kann ich viel, aber... Du, hier auf dem Campingplatz, wo ich war, da ist es so, du musst die Fläche, die dir gehört, das sind so, glaube ich, knapp 40 Quadratmeter, musst du mähen. Und wenn du beim Verlassen das nicht gemäht hast, dann zahlst du 50 Euro. Und da reichen 5 Grashalme, die aufrecht stehen. Ja gut, sowas kommt ja bei uns noch oben drauf. Also wir haben ja unsere eigene Parzelle und unsere Parzelle grenzt an Wege. Mhm. Und unser Teil des Weges oder unsere Hälfte des Weges müssen wir auch immer ordentlich halten. Und dann mähen, okay, das ist dann unser Privatvergnügen. Und jetzt kommt noch dieser Wegedienst, wie gesagt, irgendwie noch dazu. Also ich kann dich nur motivieren, dass ihr, oder dieses Jahr wird es ja nichts mehr, den Garten dann auch als solchen zu benutzen, speziell für Anpflanzung. Na sicher. Muss ganz kurz ein bisschen flexen. Ich habe nämlich, nachdem wir nach zwei Wochen aus dem Urlaub kamen, bin ich gleich im Garten, habe geerntet, 700 Gramm Bohnen. Bohnen. Ich habe heute eine 350 Gramm Portion mit. Ja, ich wollte gerade sagen, zum Glück sind die Mikrofone so gut, so unempfindlich. Ich habe heute eine 350 Gramm Portion Bohnen zum Mittag gehabt, für eure Motivation. Nein, und das war ganz schön viel, also mir hätte auch die Hälfte davon gereicht, nur um die Menge nur mal darzustellen. 1,1 Kilogramm Zucchini. Das ist cool. 340 Gramm so Mini-Tomaten. Und wie ehrgeizzerfressen muss man sein, wenn man die Sachen schon aufs Gramm genau abwiegt, um damit prahlen zu können. Das ist dieses Jahr 342 genau. Gramm. Ab nächsten Jahr werde ich die Ernten auch in mein Erntebuch ordentlich eintragen. Damit Erntebuch, ich sagen, da weißt du schon Bescheid. Folgt René auf Instagram. Nein, ich finde das so erstaunlich. Ja, folgt mir auf Instagram für mehr Gartentipps. Nein, ich finde das so mega erstaunlich so befriedigend, sich da was anzupflanzen und da wird aus so einem kleinen Tomatensamen, den man zuhauf in so einer Tomate verschlingt, wird eine Pflanze, die 1,80 Meter hoch ist und unsäglich viele Früchte trägt. Also und das ist wirklich da habe ich eine sehr große Begeisterung. Da bin ich natürlich voll bei dir. Also Spinat, Paprika und Tomaten haben wir auch schon geerntet. Erste Mal von Nachbarparzellenten haben wir auch schon was gekriegt. Seid ihr da abends oder tagsüber über den Zaun geklettert? Nein, das wird, die Leute sagen immer, bei mir da wachsen so viele Pfirsiche, die kann ich alleine nicht okay. essen. Oder was für eine Apfelsorte habt ihr? Ach, ich hab was anderes. Hier, zack, hast du wieder einen Korb oder einen Eimer oder eine Europalette, je nachdem, was du. Ich finde das schon so cool. Ich habe, wenn ich frühstücke, esse ich gerne einen Eiersalat, ne? Dann nehme ich meine Schere und schneide mir ein Stückchen von der Basilikumpflanze ab und packe mir das mit aufs Brot. Ich dachte, der Eiersalat wächst auch in deinem Garten. Ja. Nee, Eiersalat wächst nicht im Garten. Am Eierbaum. Ja. Oder ich schnippel halt an meiner Pfefferminze rum und mache mir dann einen Tee, den ich im Sommer dann gern kalt trinke. Und das ist schon cool, wenn man das so aus eigenem Anbau macht. Mhm. Absolut. Ja. Da weißt du, was du deinem Körper zuführst, so, um es mal mit Hannibal Lecter zu sagen. Ja. Ja. Ob das gesünder ist, weiß ich nun auch nicht. Schlecht kann es nicht sein. Nein, schlechte, also. Nee, auf jeden Fall ist es definitiv gesünder und diesen Prozess, also man hat eine ganz andere Wertschätzung dafür. Ich weiß noch, auf jeden Fall. Wenn ich eine Tomatenpackung im Supermarkt kaufe, dann isst da jeder seine drei Cocktailtomaten und wirft die sich ein. Aber wenn wir die von unserem Tomatenstrauch pflücken, dann ist wirklich, oder auch bei Erdbeeren, du nimmst diese eine Riesenerdbeere, steckst sie im Mund und freust dich und dann, da ist viel mehr Bewusstsein drin. Ja. Ja. Ja. Es ist ein anderes Erlebnis. Ach, sorry für meine Begeisterung. Nee, aber finde ich cool. Also, apropos Begeisterung. Hat irgendjemand auf die Uhr geachtet? Ja, 17:21 Uhr war es gewesen. Alles klar, okay. Dann bin ich begeistert. Wenn es bei euch gerade nicht 17:21 Uhr ist, keine Panik, alles okay. Genau. Das ist ein Podcast. Ihr habt nichts falsch gemacht. Genau. Aber mich würde mal interessieren, schickt uns doch einfach mal eine Nachricht, irgendwie, welche Uhrzeit gerade ist bei euch. Ja. Ja. Das ist eine Information, mit der können wir sehr viel anfangen. Definitiv. Okay, kommen wir wieder zum ernsthaften Teil. Ihr wollt wissen, was bei mir in den letzten zwei Wochen war. Stefan hat ja letztes Mal berichtet über eine Hochzeit in Brandenburg, bei der er war. Du wolltest auch. Und ich war auch eingeladen auf eine Hochzeit. Die Sache hat jetzt stattgefunden. Schön. Und es war eine ordentliche Sause. Ja. Ich hatte ja nicht so viel Erwartung, einfach auch geschuldet der Tatsache, dass ich, was Hochzeiten angeht, relativ unbeleckt bin. Unerfahren, ja, meinetwegen, machen wir so. Und es war eine schöne Sache, weil es hieß ja in der Ankündigung groß, ja, wir machen nichts weiter, wir wollen einfach nur gemütlich zusammensitzen. Ihr kommt dahin, dann ist eine Viertelstunde später, dann ist dann die Hochzeit und dann machen wir ein paar Fotos und dann geht's rüber in das Hotel und da gibt's dann ein paar Snacks und dann quatschen wir ein bisschen, dann könnt ihr einchecken, dann könnt ihr was trinken, dann gibt's Kaffee und Kuchen, dann könnt ihr noch mehr quatschen, könnt ihr noch mehr trinken, dann gibt's noch ein Abendbrot und dann kommt der DJ, spielt ein bisschen zum Tanz auf und dann könnt ihr irgendwann dann in eine gnädige Ohnmacht fallen oder wie man landläufig sagt, schlafen gehen. Ja. Wo war die Hochzeit gewesen? In welcher Stadt, Region? Zossen. Zossen, ah ja, okay, stimmt. Ich erinnere mich. In Zossen, genau. Und wie sich herausgestellt hat, haben sich die Freunde und Bekannte und Familie ordentlich ins Zeug gelegt, als da wäre, es hieß immer, na, wir wollen eigentlich keine Geschenke haben etc., aber wer will, okay, also wir stellen da so ein Tischchen hin und dann, ja, und dann haben alle normal. Leute oder sehr viele haben dann einfach Geldgeschenke gemacht und die aber schön verpackt und zwar im Sinne von schön, schöner und oh mein Gott, ist das schön. Meine Tina zum Beispiel hat sich einfach zwei Haribo-Packungen genommen, also ihr müsst euch einfach vorstellen, zwei transparente Plastikeimerchen unterschiedlicher Größe, den auf den Kopf gestellt, den kleinen auf den großen drauf und hat das Ganze dann wie eine Torte aussehen lassen, indem sie in so ein Geschenke-Ausricht-Shop, sonst irgendwas, also irgendwas Preiswertes hatte sie da bei Kick oder so oder bei McGuides oder was es da noch alles gibt, ihr wisst Bescheid. Hatte sie dann so kleine Wattebällchen und hat die draufgeklebt und dann sah es am Ende aus wie eine Sahnetorte. Mhm. Das war super geil. Und mittendrin in der Torte haben wir dann noch so ein kleines Holzkästchen und da haben wir ein bisschen Geld reingesteckt. Ja. Und das war nur unsere Idee und die anderen Ideen, die waren auch mindestens genauso gut. War das so mit Spielen und so? Bei manchen Hochzeiten sind ja auch ganz viele Spiele, wo man Geld mit nochmal hat. Ja, zum Beispiel das Strumpfband versteigern, so was Stefan erwähnt hatte. Nein, sowas gab es alles nicht. Ah, ja, okay. Aber es gab Alternativen. Zum Beispiel gab es dann eine Aktion, der eine hat das organisiert, dass wir nehmen uns einfach mal ein paar Luftballons und füllen die aber dann mit Helium, also etwas, was leichter ist als Luft. Das heißt, jeder von den Gästen und vom Brautpaar kriegt so einen Luftballon in die Hand und da ist ein Bändel dran, dann kann man den halten und dann wird von drei runtergezählt und bei eins werden dann die Luftballons in die Luft gelassen, aber natürlich noch mit extra Gimmick, nämlich an jedem Bändel war unten dann noch ein schön laminiertes Stückchen Papier, laminiert deswegen, weil wenn es irgendwo ins Wasser fallen sollte, dann würde man dann nicht mehr das lesen können, was da drauf steht. Da war dann extra so, ja, pass auf, Hochzeit, heute das Datum und hier ist nochmal eine E-Mail-Adresse und meldet euch doch, wenn ihr das findet. Das ist cool. Und es dauert jetzt, glaube ich, 2 Stunden. Ach, tatsächlich. Und dann hat jemand, der hat gerade Stand-Up-Paddling gemacht, auf einem See 20 Kilometer entfernt. Ja. Ja, und der hat doch prompt eine E-Mail geschrieben. Ja, sehr schön. Geil. Sowas zum Beispiel. Und dann, wie gesagt, es wurden wahnsinnig viele Fotos geschossen. Also wir haben eine professionelle Fotografin irgendwie da sich geholt. Also da waren wir auch sehr lange mit beschäftigt. Überhaupt kam da überhaupt keine Langeweile auf. Wie gesagt, nachher wurde auch noch getanzt. Hast du auch getanzt? War, ja, ja, natürlich. Ich habe mit Tina getanzt, weil und hat ja einiges gelernt. Stimmt. Und ich habe natürlich auch solo ordentlich da den Disco-Mann irgendwie gemacht. Ich stelle mir jetzt gerade vor, die Tanzfläche ist leer, alle stehen mit offenem Mund um die Tanzfläche und Marc macht da auf der Bühne seine Solo-Show. Ja, ja, genau. Ich muss noch ganz kurz nochmal zu den Geschenken, weil für mich, also und zu den Spielen, ich war auch schon auf sehr vielen Hochzeiten, ich habe schon auf sehr vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Auch auf deine eigenen warst du. Ja. Und da war nämlich meine Erfahrung, du machst dir mal Gedanken über ein Geschenk und eine Hochzeit hat ja oft ein sehr wertiges Geschenk, also auch wenn es in Form von Geld ist, ne? Und da ist mir zum Teil negativ aufgestoßen, dass die Hochzeitsgesellschaft, und zwar die, die für das Brautpaar das ein bisschen ausrichten, ja oft auch Spiele machen. Und diese Spiele zum Teil immer damit verbunden sind, dass man nochmal Geld gibt. Und da fühlte ich mich auf der einen oder anderen Hochzeit schon ein bisschen genötigt. Weißt du, du gibst schon viel Geld hin. Hm. Also man gibt ja bei einer Hochzeit schon so mehr, als man vielleicht normalerweise bereit wäre zu geben. Also die, sagen wir so, die Zahlungsbereitschaft bei einer Hochzeit ist größer als bei irgendeinem anderen Event. Ne? Mhm. Und man macht das ja auch gern. Aber wenn dann noch... Außer vielleicht Konfirmation, aber ich weiß, was du meinst. Genau. Aber wenn dann zusätzlich noch Geld Bestandteil sein soll, weil so ein Spiel nur mit Geld funktionieren, dann ist natürlich blöd. Ne? Ja. Also mit Strumpfband und so weiß man schon. Ja. Aber ich hatte bei einer Hochzeit das mal ganz gut einkalkuliert. Da wusste ich, dass da richtig Spiele abgehen werden. Und da hatte ich mir, war ein enger Freund, deswegen habe ich war ich auch bereit, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Da hatte ich mir tatsächlich Geld in die Tasche gesteckt, ordentlich. Also es waren, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, zwischen 100 oder 200 Euro. Das sind umgerechnet etwa 200 Euro. Ja. Oder bei der Bank bezahlt man heutzutage nahezu 200 Euro dafür. Nee, das war ja, ist ja schon ein paar Jahre zurück. Also wahrscheinlich sind es heute sogar nur noch Inflation. Ja. Auf jeden Fall wusste ich das, ne? Weil ich wollte ja auch mit einem guten Gefühl und ich wollte ja auch, also das muss ja auch mitgespielt werden, dieses Spiel Hochzeit. Und da war dann die Strumpfbandversteigerung. Ja, ich habe dann natürlich nicht in 10er-Schritten geboten. Ne? Und war das Spiel schnell vorbei. Ich habe tatsächlich, ich glaube, es waren 200 Euro. Ich habe 200 Euro für Strumpfband hingelegt. Weil es allen kalkuliert war. Das war zum einen, war es natürlich schön fürs ganze Event. Ich meine nur, ne, also das ist immer so eine Herausforderung, dieses Geldthema bei Hochzeiten, finde ich. Ja. Und der Witz war ja auch, das Strumpfband war das, was Jahre zuvor von meiner Hochzeit weggesteigert wurde. Ah. Und er wollte es unbedingt wieder haben. Verraten, ja. Ich habe es dann zurückgekauft. Du wolltest es, aber ich stelle mir so vor, wie der Moderator dann sagt, so, wir fangen mal ganz langsam an, 5 Euro und René sagt 200. Ich habe Durst, keine Zeit. Du weißt schon, dass ich natürlich auch Unterhaltungswert mit da reinbringe und deswegen habe ich natürlich auch dafür gesorgt, dass sich das ein bisschen streckt, dass man ein bisschen zurückhaltend bleibt und im letzten Moment dann nochmal drauflegt. Ne? Ja. Und dass man dann vielleicht den finalen Sprung etwas höher macht, als andere erwarten würden. Ja. Genau. Und du hast es natürlich dann vom Hochzeitsgeschenk abgezogen. Ich habe ich habe es berücksichtigt. Ja, klar. Also, aber ich kann es verstehen. Ich sehe das auch so. Ich habe auch schon Hochzeiten erlebt, wo es wirklich dann neben dem Hochzeitsgeschenk noch in vielen Spielen um Geld ging. Und das weißt du, wenn es dann 5 Euro oder so sind, dann, genau, das ist das Gefühl, was bleibt. Ja, ne? Genau. Und wenn man darauf vorbereitet ist. Und deswegen der Tipp an mich, von mir an euch, wenn ihr zu einer Hochzeit geht, macht ein etwas kleineres Geschenk, steckt euch was in die Tasche. Sollten keine Spiele sein, dann geht er zu einem Brautpaar nach dem und sagt, ey, war ein schöner Abend hier. Ich hab mir überlegt, meine Getränke. Ich hau nochmal was rauf wieder. Genau. Und Marc, wichtigste Frage, wie war die gastronomische, das gastronomische Vergnügen auf der Hochzeit? Das war sehr nett. War es Buffet oder? Also war ja mit Abend sicherlich verbunden? Ja. Mhm. Es gab ein Buffet. reichhaltig. Also Stichwort ist mehrere Fleischsorten. Mhm. Du konntest dich allerdings auch komplett vegetarisch da irgendwie ernähren. Ja. Alles wirklich in einer guten Qualität. Da gab es überhaupt nichts dran auszusetzen. Das war echt alles lecker. Stichwort Garnelenspieße. Ja. Für alle. Mhm. Wirklich. Also hat jeder was abgekriegt, der wollte. Für den Nachtisch wurde auch in besonderer Art und Weise gesorgt, weil so einen Spieß aus Früchten kann jeder dahin legen. Mhm. Aber wer sich dazu aufschwingt, noch einen funktionierenden Schokobrunnen daneben zu stellen. Oh. Hallo. Und dann noch Vollmilchschokolade, so wie Gott es gewollt hat. Mm. Warte, da wollte ich ihn gar nicht bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. Ich habe offenbar schon einen Kunden gefunden. Ja. Ja. Ja, nee, also da war ich wirklich zufrieden. Auch die Versorgung mit geistigen Getränken. Hm? Geistigen Getränken? Das sind also Alkoholiker. Ich habe mich abends festgehalten an zwei, drei Cuba Libre, mhm. Also Rum mit Cola, und dann habe ich noch ein paar, ein paar Helle getrunken. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube es war, ja, die Firma ist jetzt nicht wichtig, aber eben kein Pilsner, mhm. Sondern Helles, sowas, was man in Bayern kriegt, mhm. Oder Österreich. Und das war so ein leckeres Zeug. Habe ich mir bestimmt für 5, 6 Gläser irgendwie in den Kopf gestellt. Das hat sich hintenrum dann auch etwas gerecht. Tja. Da kommen wir nahtlos, nämlich zum einem zum meiner weniger Themen. Schönen Teil deiner letzten zwei Wochen. Nämlich Hochzeit einerseits. Und nach der Hochzeit andererseits. Ja. Ich habe, also die Hochzeit war am Freitag, dafür habe ich mir extra freigenommen. Mhm. Und das ging, wie gesagt, den ganzen Tag. Und Tina und ich immer so, boah, Alter, die heiraten morgens und dann ist da mit Übernachtung, dass wir am Samstag erst nach Hause kommen. Ah. Das wird so ein langer Tag. Das habe ich ja Stefan schon gesagt. Und da hatten wir wirklich so unsere Vorbehalte. Aber hat sich nicht bewahrheitet. Das war wirklich äußerst kurzweilig. Auch viele nette Leute da. War immer was los. Aber zum Ende des Abends gab mir Tina immer so Hinweise, so nach dem Motto, so ohne Worte, so wild gestikulierend, so nach dem Motto, du hast genug. Ah, und ich dachte immer so, also was ich weiß die? Schon, wenn ich betrunken bin, ja, offenbar nicht. Da ist eigentlich alles völlig in Ordnung. Hm. Ja, ich kenne es ja auch aus der Vergangenheit. Man hat ja im Laufe seines Lebens vielleicht den einen oder anderen über den Durst getrunken. Und diesmal hat es mich ehrlich gesagt völlig kalt erwischt. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo wir nach oben ins Zimmer gegangen sind, dachte ich so, nö, ist eigentlich alles in Ordnung. Finde ich ja super, ich habe mich heute nicht abgeschossen. Und dann hat das Hotel zusammen gebrüllt. So ist es. Ich machte mich bettfertig, legte mich hin und dann ging es aber los. Und alle so, alle so, wer ist denn Jörg? Ja, alter Falter, ich habe mir den halben Abend nochmal durch den Kopf gehen lassen. Oh, meine es war Fresse, ey, wirklich. Nicht nett. Vor allen Dingen, ja, ich habe natürlich darunter gelitten, aber Tina dummerweise auch. Ja. Die hat mich morgens begrüßt mit den Worten, ich habe die halbe Nacht, ich habe so gut wie gar nicht geschlafen. War, glaube ich, das Erste, was sie morgens gesagt hat, als sie gemerkt hat, oh, er ist in einem Zustand, wo er schon zumindest wieder flüssige Nahrung zu sich nehmen könnte. Hattest du nicht gesagt, 3 Cola Libre? 3 Cola Libre und so 5, 6 halbe Liter Helles. 5, 6 halbe Liter Helles? Ja. Also 3 Liter Bier und 3 Cuba Libre. Jetzt, ja, okay. Für einen gestandenen Mann, glaube ich, der verkraftet sowas. Aber ich bin es nicht gewohnt und ja, irgendwie also eine komische Mischung du, gewesen. Keine hättest Ahnung. Du also bei meiner Hochzeit hättest du die Getränke bei leer gesoffen, weil wir haben nämlich einen kleinen Kalkulationsfehler gehabt. Wir haben überlegt bei der Organisation der Getränke, wie viel Liter trinkt denn so eine Person? Ja, Fanta Cola Sprite, ne, so 2 Liter, dann das Getränk so viel. Und wir haben uns dann gewundert, warum so viele Getränke übrig waren zum Schluss. Wir haben dann nochmal nachgerechnet und haben festgestellt, ja, wenn wir das summieren, dann muss ja jeder 10 Liter trinken. Und das haut dann doch nicht hin. Aber genau. Wenn du schon 5 Liter oder 6 Liter Bier getrunken hast, na dann. Nein, 3 Liter. Ja, okay. Ja, ich habe noch aber eine gute jetzt geht's Frage. Dir wieder gut. Jetzt geht es mir wieder gut. Also der Samstag, den Samstag habe ich komplett zur Rekonvaleszenz gebraucht. Ja, also ich war überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich bin hingefahren. Und Tina musste dann zurückfahren. Ich hatte am nächsten Morgen, ich hatte gar nicht mal so einen Mörderschädel, aber die Das Gleichgewichtsorgan war noch so geschädigt, ich hätte nicht fahren können. Von dürfen mal ganz zu schweigen. Marc ist auf der Beifahrerseite eingestiegen und saß auf dem Fahrersitz. Genau. Ja. Wie war das mit der Übernachtung? Musstet ihr die selber tragen? Also ja. Okay, ja. Weil da habe ich jetzt auch schon Verschiedenes hätte ich auch erlebt. So gemacht, ja, finde ich das auch immer schwierig, weil, also ich betrachte das aus der Situation desjenigen, der die Hochzeit plant, und kann das auch aus der Situation, der daran teilnimmt, bewerten. Und in der einen Position ist nämlich so, dass du sagst, oh, da lädst du Leute ein zur Hochzeit, die investieren jetzt schon in das Geschenk, die haben nochmal unerwartetes zusätzliches Geld wegen der Spiele und dann müssen sie auch noch die Übernachtung bezahlen. Das ist schon ein teurer Abend. Also ich habe das nicht ist so mir doch scheißegal, ist meine Hochzeit. So ging es mir zum Beispiel nicht. Ne? Dann habe ich es aber auch schon erlebt bei Hochzeiten, wo die Kosten übernommen wurden, wo ich natürlich dann sehr staune und auch Respekt, was das Brautpaar da finanziell auf sich nimmt. Ja, weil, Hochzeit eben. Ja, eine Hochzeit ist nicht günstig. Ja, und vor allen Dingen als du, das ist ja schon länger her, wo du geheiratet hast. Ja. Und die Zeiten haben sich ja geändert und die Preise auch. War noch D-Mark. Hm? Ja. Ne? Also, Ich wollte gerade sagen, DDR-Mark. Da habe ich den eigenen Witz kaputt gemacht. Ja. Ach, nee, waren aber tatsächlich D-Mark. Nee, waren keine D-Mark, waren schon Euro. Ich weiß, ja. Ja. Und wird sich definitiv preislich nochmal deutlich geändert haben. Ja. Genau. Ja, aber wichtig ist, dass du eine coole Hochzeit hattest. Das ist eine unvergessliche Hochzeit. Er war so cool, er wird selber nicht heiraten. Er ist eigentlich schon erlebt. Ja, mir reicht's, ich bin durch mit dem Thema. Er würde ja dann auf seiner Hochzeit. durch mit Hochzeit. Besser kann es nicht werden. Ja, naja, aber so ist es halt. Ne? Schön. Also haben wir mal zwei Hochzeiten in kürzester Zeit erlebt. Auch nicht schlecht. Und da klingen auch schon die Hochzeitsglocken wieder. Ja, damit wisst ihr, es ist 18 Uhr. Gut. Und wir, am Hackischen Markt in Berlin. So. Welche ist Kirche ist das? Das ist die Marienkirche, ne? Das müsste die Marienkirche sein. Ja. Genau. Du hast sie das letzte Mal St. Marienkirche genannt. Die heißt doch nicht wirklich so, St. Marienkirche. Heißt sie so? Ich glaube, ja. Also als Berliner kenne ich die nur als Marienkirche. Na, ist ja meistens St. Marien. Ja, wenn die nicht heilig ist? Hausaufgabe. Unheilige Marienkirche. Ja. Hausaufgabe, gutes Stichwort. Kommen wir gleich dazu. Ich will nur kurz noch mal erwähnen. Du hast ja auch zwei Wochen gehabt. Zwei Wochen waren es nicht. Ich war auch in einem Kurzurlaub und habe dort ein Mückenmassaker erlebt. Mückenmassaker? An mir, genau. Okay. Weil ich habe den Fehler gemacht, nachts mit offenem Fenster zu schlafen. Und Lampe an. Du bist jetzt in dem Alter, wo man sowas wissen sollte. Und ohne Witz, also ich habe bei 50 aufgehört zu zählen. Ja. Und ich hatte, sieht man vielleicht noch am Kopf, so richtig fette Flatschen. Ah, okay. Hier sind noch ganz viele und hör auf. Und das Schönste ist immer, wenn du denkst, du schläfst, du wachst auf und hörst so eine Mücke. Oh, ätzend, ne? Und denkst, jetzt hast du sie erwischt, du legst dich wieder hin und dann geht's wieder los. Ja. Wisst ihr, warum Mücken summen? Nein. Wenn sie den Text nicht kennen. Nee, Mücken summen. Tatsächlich Geschlechter unterschiedlich. Okay, es sind die Weibchen, die so fies stechen. Ja, das stimmt, aber die Mücken summen, um im Dunkeln dem richtigen Partner, also den Partner zu finden. Ah ja. Das heißt, das ist jetzt nicht nur das Flügelschlagen der Mücke. Sicherlich wird das durch die Flügel erzeugt, aber. Die singen mir auch ein Lied sozusagen. Und wer ist der große Fressfeind der Mücke? Also, wen brauchen wir mehr, damit wir weniger Mücken haben? Die Wespe. Frösche. Die Wespe. Wespe. Die Wespe. Ah. Ja, die Wespe liebt Mücken. Ja, Frösche natürlich auch, aber. So Molche und so. Mücken. Nachts, glaube ich, haben die Mücken ihre Ruhe, weil da sind weder Wespen noch Frösche. Frösche sind vielleicht unterwegs. Ja, aber Frösche, die fressen doch, glaube ich, weniger die Mücken als mehr die Mückenlarven. Ja, das glaube ich auch. Also, sie sorgen dafür, dass. Ich weiß jetzt nicht, was besser gewesen wäre, wenn da statt Mücken Wespen. Aber Stefan, ich störe mich gerade bei deiner Beschreibung daran, dass du offensichtlich dann so stumpf warst und als du schon aufgewacht bist und gemerkt hast, oh, die zerstechen mich schon und ich habe hier schon, wer weiß, ein Dutzend Stellen, dass du dann nicht zum Fenster gehst und sagst, ich mach das jetzt mal zu, jag mal ein paar. Aber wenn die dann schon dann drin wieder sind, die muss eine Mücke reicht schon. Ich hatte das Erlebnis auch. Ich dachte ja an der Nordsee, Mücken, Quatsch. Weil da fegt so der Wind. Oder? Nee, aber nicht am Meer. Also gerade noch Holland. An der See. Dazu kann ich was erzählen. An der See, also an der See, an der ich war, das ist so windig, da kann keine Mücke einen kontrollierten Flug machen. Dann weiter weg vom Wasser ist dann doch schon die eine oder andere Mücke. Mhm. Und wir hatten nur eine einzige Mücke eine Nacht im Zimmer. Und es reicht eine Mücke. Ja, ja. Und die macht dich schon wild. Und die kann auch öfter. Ja. Ja. Ja, und das ist ja eine witzige, wenn du dann eine erwischst irgendwie an der Wand und du haust dagegen und dann hast du gleich so einen riesen Blutfleck. Dann hast du schon gesehen, nee, was nee, die deswegen die elektrische. Das ist nicht, was? Weil man es, weil man so grausam gegenüber dem Tier sein möchte, sondern nein, man möchte nett zu seiner Wand oder Einrichtungsgegenständen ja, genau, sein. Ja. Deswegen schön mit der elektrischen Fliegenklatsche Knopf drücken, an die Wand halten, das Vieh fliegt dagegen und dann ist gut. Ich möchte an der Stelle nur noch mal darauf hinweisen, dass natürlich bei der Begegnung mit Insekten der erste Weg immer der sein sollte, aus dem Fenster das Insektum nicht zu töten, sondern vielleicht umzudirigieren. Wespen das ist zum bei, Beispiel? Ja, das ist bei Wespen ist das aber... Ja, Wespen, ja, nee, nee, bei, ja von Mücken. Ja. Bei Mücken ist das nahezu unmöglich. Also okay, ich sag mal, es, klein, gibt, ja, es gibt Arschlochinsekten, ne, aber man, man muss schon bewusst darauf achten, ob das ein Arschlochinsekt ist. Ja, natürlich ist. Bin ich bei dir. Wespen zum Beispiel meinen das gar nicht böse, obwohl ich sie auch in die Kategorie stecke. Die sind einfach extrem kurzsichtig und neugierig und das ist so eine miese Kombination. Was mich bei den Insekten mehr wundert oder auch fast ankotzt, ist ihr Kurzzeitgedächtnis. Also so eine Wespe oder so eine Fliege, die kommt, fliegt gegen die Scheibe, denkt so, ah, was für ein Blödsinn, ja, schüttelt sich und fliegt wieder dagegen, ja. Ja, weil sie es einfach vergessen hat. Das stimmt. Denkt irgendwann, mein Gott, ich habe ja so einen dicken Schädel, wovon eigentlich? Ja. Aber ich finde halt, man sollte nicht generalisieren, man muss auch ein bisschen aufpassen. Wir hatten gerade, das hast du gar nicht mitgekriegt, Stefan, neben dir war eine Wespe gewesen. Hm. Die hast du nicht gemerkt, weil sie nämlich keine gemeine oder diese Standardwespe war. Ich habe auch kein Problem mit Wespen. Sondern also, es war eine Feldwespe, wie es aussah. Und die sind so harmlos wie Schmetterlinge. Ja. Nur das Problem ist, wenn man sich damit nicht auskennt, du siehst nur die Gestalt und denkst sofort Panik und fängst an, wild um dich zu schlagen. Hm. Nee, oder die zu verscheuchen. Also bei mir ist auch so, wenn sie mir auf den Sack geht, dann so kann die ruhig um mich rumschwören. Aber Wespen sind, Wespen also Mücken haben es auch einen abgesehen, aber Wespen sind halt echt dämliche Insekten. Dämliche. Und es, um es nochmal klarzustellen, natürlich schlage ich keine Wespen oder töte die, sondern ich leite die natürlich aus dem Fenster raus, aus der Wohnung. Aber bei Mücken ist es halt ein bisschen was anderes. Ja, bei Mücken ist schwierig. Ja. An der Stelle nochmal der Megatipp, der mir schon seit Jahren auch ein sehr relaxtes Gefühl in Gegenwart von Wespen gibt. So ein Wassersprüher, den man vom Friseur richtig kennt. Regen vortäuschen. Kommt eine Wespe an, dann sprühen wir zweimal, dreimal in Richtung der Wespe, die kriegt das Wasser ab und in der Regel macht die sofort eine Kehrtwende und zieht ab, weil sie nämlich denkt, es regnet und sie wird dann im Bau. Das wird immer wieder empfohlen, das ist ein effektives Mittel. Ich muss auch dazu sagen, das funktioniert nicht immer zu 100%, also aber es gibt immer auch Zeiten, ich würde es fast jahreszeitabhängig machen, es gibt offenbar auch Zeiten, wo die das ein bisschen ignorieren, aber es gibt auch Zeiten, wo du brauchst die Spritze nur einmal betätigen und die sind sofort verschwunden. Genau. Ja. Ja. Ich stelle diese Spritze dann immer ganz gerne auf einen kleinen, konzentrierten Strahl und versuche das Vieh damit zu treffen. Schöner Sport. Ja, Ziel. Treffen. Okay, darf ich kurz meine Anekdote von Holland erzählen? Ja, Holland-Anekdote. Also, Betriebsausflug mit der Firma damals, wo ich gearbeitet habe. Und da ging es nach Holland rüber und dann ging es mit einem Bus über so einen Deich auf dem Eiselmeer. Das ist da so ein kleines Binnenmeer irgendwie in Holland. Mhm. Und rechts Wasser, links Wasser und du fährst da über diesen Deich und der Busfahrer war auch ordentlich unterwegs und irgendwann macht er die Scheibenwaschanlage an und denke, ja okay, der fährt durch irgendwas, aber was ist denn das? Und das sah aus wie so eine Wolke, so eine dunkle Wolke. Hm. Wie kann denn hier eine Wolke sein? Ja, es stellte sich heraus, das war einfach ein Mückenschwarm. Ja. Ah. Unfassbar viel Biomaterial, was da rumgeflogen ist. Also wenn der wärst du da ausgestiegen, also Piranhas wären wahrscheinlich ein Scheißzeug dagegen. Also krass. an lauen Sommerabenden erlebt man das ja auch, wenn man spazieren geht, dass man hat das Gefühl, sie schwirren um den Kopf rum, wie so wie bei den Peanuts, der dreckige Typ. Ja. Also so fühlt sich das an und das fühlt sich nicht nur so an, man kann es aus der Ferne auch beobachten. Der das dreckige ist so. Typ. Ja. Ich glaube aber, es hängt damit zusammen, dass du gerade zum Abend hin Wärme abstrahlst und die Tiere sich deswegen um dich aufhalten und der Witz ist, du kannst ja wegrennen, die kommen ja hinterher. Genau. Du kannst aber auch diese Blase tatsächlich an jemand anders abgeben, weil sie offenbar wirklich konzentriert an einer Stelle fliegen und dann ist man selber nicht davon belangt. Und eine andere schöne Situation, die ich im Juni hatte, war, ich bin abends mal im Juni über ein Feld gelaufen und da waren die Junikäfer unterwegs. Hm. Und alte Maikäfer, oder? Nee, es sind Junikäfer. Das sind ja, andere das Tiere. Ist das. Nee, das ist dasselbe Tier, es ist nur anders geschlüpft. Es ist wirklich ein anderes Tier. Also du meinst wegen der Engerlinge, aus denen die schlüpfen? Hm? Nee, ein Junikäfer ist tatsächlich eine andere Art als ein Maikäfer. Das muss ich mal recherchieren. Das kannst du recherchieren. Das da legst du dich ehrlich gesagt mit dem Falschen an, aber ist auch egal. Weil mir kannst du nichts erzählen. Von mir aus könnte es auch in deiner Welt Maikäfer gewesen sein. Auf jeden Fall, die haben ja ein sehr seltsames Flugverhalten. Ja, allerdings. Unikäfer sind nicht in der Lage, einen geraden Flug oder eine gerade Landung hinzubekommen und ditchen überall gegen. Richtig. Und als Mensch nehmen die dich irgendwie, habe ich mal gehört, als Baum wahr und wollen auf dir landen. Und wenn du dann über so ein flaches Feld läufst, wo der Himmel voll ist mit Unikäfern, es ist ein Erlebnis. Also es war wirklich, die haben ja auch, wenn die dann in den Haaren bleiben, die haben ja so wieder Häkchen, bleiben die auch hängen oder an den Klamotten. Also es war sehr lustig. Es war ein Abenteuerspaziergang oder ein Aktionsspaziergang mit Wegrennen, Ducken, Drehen und immer hast du so ein Ding im Gesicht gehabt. Ja, sehr interessant. Ich bin sehr gespannt auf die vielen, vielen, vielen, vielen, vielen. Ich hab's gleich. Vielen, vielen, vielen, vielen Nashornkäfer, die bei mir auf der Gartenparzelle schlüpfen werden. Ich habe euch ja ein Foto geschickt von diesen unfassbar großen Engerlingen, wo ich auch so dachte, das ist immer Hirschkäfer oder was? Und dann habe ich nochmal geguckt und hatte dich ja gefragt. Ja. Hast du gesagt, das ist ein bisschen, also meine Einschätzung wäre Nashornkäfer. Ne? Nashornkäfer habe ich nochmal verifiziert, Bilder dazu im Internet gesucht und wir haben da ein Match, das sind alles Nashornkäfer und das waren wirklich Dutzende von Engerlingen in allen Größen, also wirklich so von 1-Cent-Stück groß bis zu daumendick. Mhm. Da vielleicht einen ganz interessanten Fakt, die Engerlinge sind ja nicht jedes Jahr, also die sind ja glaube ich sogar, sind die nicht mehrjährig unter Boden? Ja. Die Evolution so hat sich wie nämlich, Maikäfer oder Unikäfer. Ja, die hat sich nämlich da was ganz Tolles einfallen lassen. Die Evolution, die hat sich gedacht, bevor sich ein Tier auf uns einstellt, bleiben wir einfach ein Jahr aus und somit gibt es kein Tier, was sich auf diese Käfer spezialisieren kann, weil sie halt in einer Phase oder in einem Jahr nicht vorhanden sind. Okay. Ja, ja, genau. Die schlaue Evolution. In dem Zuge, während ihr Engerlinge bei euch züchtet, haben wir Tagwornaugen gezüchtet. Wir haben, Schmetterlinge. Genau, wir haben Raupen aus einer Kolonie entnommen in der freien Wildbahn. Sowas darf man, gibt es ein paar Richtlinien für. Also wir haben es auf ganz legalem Weg gemacht und haben die dann tatsächlich über das Raupenstadium zur Verpuppung bis zur Schmetterlingsphase begleitet, haben für die gesorgt und haben die dann freigelassen. War ein sehr schönes Erlebnis, auch das, diesen ganzen Zyklus zu beobachten und so. Sehr, sehr interessant. Ja. So mache ich das immer ganz gerne mit Geld. Ja, also erst hast du nur so ein paar Centstücke etc. und dann sammelst du und fütterst dein Portemonnaie und dann hast du irgendwann da ein paar fette Scheinchen drin. Ja. Und darüber wenn dann die erste Million zusammen ist, dann lasse ich es raus in die Welt und kaufe mir was Schönes. Ja, so würde ich auch machen. Gut, also damit ihr zukünftig auch am Ball bleibt hier, schon mal als kleiner Geschmackshappen. Marc wird jetzt in jeder Folge einen Finanztipp von sich geben. Genau, der Finanzexperte. Genau, da ist er wieder, der Experte. Genau, ich habe einen neuen Titel. Ich bin jetzt der Finanzexperte. Ja, lass dir was einfallen. Gut, das heißt aber, habt ihr jetzt die Engerlinge wieder verbuddelt oder was? Wie seid ihr jetzt damit vorgegangen? Quasi. Wir haben da eine so eine Ecke, wo die wir eigentlich noch gar nicht groß angefasst haben. Ja. Die ist ziemlich zugewachsen, die ist sehr, sehr schattig und da ist viel Laub und hier so Tannenzapfen etc. und so weiter. Und da haben wir sie eigentlich alle rüber geschafft. Wie viel waren das nochmal? Dutzende. Also, aber sind die in eurem Zugriff? Das bedeutet, also ja. Wenn ich sage, gib mir mal drei. Im weitesten Sinne ja, ich müsste denn da eben umgraben, weil wenn du die auf den Boden setzt, dann gehen die ja sofort los oder brauchen eine Minute wie so ein Regenwurm und fangen an, sich wieder zu verbuddeln. Ja, okay. Ja. Gefunden haben wir die übrigens unter unserem großen Asthaufen. Wir haben ja wahnsinnig viel Holzschnitt da gehabt, also mussten viel zurückschneiden etc., als wir die Gartenparzelle im Februar übernommen haben und haben dann die kleinen großen Äste und Wurzeln etc. alles auf einen großen Haufen, der war mannshoch und bald 3 Meter breit etc. Und nach alles abgetragen. Mittlerweile ist er weg, weil wir unsere beiden neuen Hochbeete, wir haben jetzt 3 Sechsecke, und haben wir da alles, das ganze Astschnitt da reingebracht, um eine Grundlage zu schaffen und oben drauf kommt dann irgendwie Erde. Und als wir dann ganz unten am Boden waren, haben wir dann festgestellt, oh, da ist ja schon sehr viel Erde ganz unten, also die sich da so zusammengesammelt hat. Und da waren die ganzen Engerlinge drin. Und es hörte und hörte nicht auf. Ja, krass. Da habt ihr offenbar einen Naturraum geschaffen, einen interessanten. Ja. Aber ich werd mich mal damit beschäftigen, ob man die im kontrollierten Raum quasi züchten kann oder besser gesagt zur Vollendung bringen kann. Ja, dann würde ich mich nochmal mit dir in Verbindung setzen. Ja. Eine Sache zu dem Meer, du hattest gerade von diesem eisigen Meer. Eiselmeer. Eiselmeer. Und sagst, das ist ein Binnengewässer. Ja. Genau, ich habe in Ostfriesland ist das ähnlich. Ich war am ewigen Meer und das ist auch ein Binnengewässer. Und das scheint in der Region so gang und gäbe zu sein, dass dort, weil da sind mehrere Meere noch, also ist mir nämlich aufgefallen, dass dort Meere im Inland sind, die noch gar keine Meere sind. Und bei ewigem Meer fand ich ganz interessant, warum das so heißt. Es handelt sich nämlich um ein Moor. Das ist Moor. Ein sogenanntes Hochmoor. Mhm. Also du siehst tatsächlich Wasser und das scheint dann eben der Bezug zu diesem Ewig zu sein. Ja, das fand ich ganz interessant. Ja. Mhm. Auch ein interessanter Lebensraum, wenn du überlegst, heute Moore, wo hat man sowas noch? Früher bist du durch den Wald gelaufen, auf einmal warst du weg. Hm. Moor. Weg. Ja. Und dann wurdest du... Moor dich verschluckt und du wurdest eine Moorleiche. Genau, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade Torfleiche sagen, aber ja, natürlich Moorleiche, genau. Aber Stefan. Was? Ich würde mal sagen, unsere ganzen Anekdoten und Exkurse sind jetzt vorbei, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu Stefan. Der hat da immer noch nicht fertig erzählt von seinen letzten zwei Wochen. Was für ein Stück Kuchen? Genau. Heute habe ich übrigens auch wieder Kuchen gegessen. Ja. Nein, war soweit okay der Urlaub. Also, wo warst du denn? Ich war in Sachsen. Ja, Sachsen sehr groß. Du hast doch gesagt, der Urlaub war okay. Um genau zu sein, in Hainichen. Hainichen mit A? H-A-I-N-I-C-H-E-N. Hainichen. Hainichen. Wo ist denn Hainichen? Das ist... Was ist denn da in der Nähe? Zwischen Dresden und Chemnitz. Was ist das? Chemnitz meinst du? Chemnitz, genau. Bei Dresden noch ein Tal der Ahnungslosen. Also war wirklich schön, sehr erholsam und... hast du da was gebucht? Hast viel du Natur. Nein, Verwandtschaft. Ach, Verwandtschaft. Ja. Ne? Und das war sehr erholsam, raus aus dem Alltag, wie du schon gesagt hast. Ja. Und mal die Komfortzone verlassen. Was waren so deine Aktivitäten in Hainich? Ist das so, kann man sich das so ländlich-dörflich vorstellen? Oder ist das Stadt? Nee, Hainichen ist eine Stadt schon, eine kleine Stadt. Ah ja, kleine Stadt. Ne? Und nö. Hast du viel bei Familie verbracht oder gibt es da so Ansehsachen wie Bergwerke oder keine Ahnung? Nee, wir haben jetzt kein Sightseeing gemacht. Ich habe bei meinen Verwandten die Zeit verbracht. Wir haben viel gegrillt, waren viel essen, Kuchen gegessen. Verwandten. Ja. Haben Rechner zusammengebaut. Also so ein bisschen. Rechner zusammenbauen, was man so in seiner Freizeit macht. Genau. Ja, genau. Für andere, na klar. Ne? So ist es. Nein, wenn man seinen Beruf zum Hobby macht. Und reicht mir auch als Urlaub. Und ist wie immer viel zu schnell vergangen. Ja, was soll man machen? Ja. Und schon sitzt man wieder hier. Es ist, wie es ist. Na? Ja, sonst irgendwas Aufregendes? Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Dann würde ich sagen, ist das ein wunderbarer Zeitpunkt, um den Leuten da draußen zu erklären, wie sie mit uns Kontakt aufnehmen können. Okay. Denn bei uns heißt es ja nicht nur liken, abonnieren, Glocke drücken. Und so weiter, sondern auch gerne mal Feedback geben. Sehr gern. Der Stefan hat da mal was vorbereitet. Bis gleich. Macht's ab. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen. Und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und da sind wir wieder, zurück aus der Pause. Das ging ja schnell. Und wir dürfen euch verraten, für uns war es eine Stunde Pause, für euch nur 30 Sekunden. Nein, kleiner Spaß. Warum hatte Marc eigentlich nochmal die Zeitung mitgenommen, als er zur Pause gegangen ist? Ja. Ja. Genau, ich habe mit René gerade, während Marc kurz schlief, eine Notdurft verrichtet hat, weil menschliche Bedürfnisse sind ja okay hier. Ja. Darf man meine machen? Körperfunktionen sind nicht Teil meines Vertrages hier. Nee. Ja. Und ihr habt gemerkt. Anscheinend werden sie nicht durch dein, anscheinend werden sie durch dein Reptiliengehirn gesteuert und nicht durch dein Reptiliengehirn. Ja, das ist das. Was ist das für eine unterschwellige Beleidigung? Das Reptiliengehirn ist das schnelle Gehirn. Aha. Das ist dein Urgehirn, was du nicht unter Kontrolle hast. Aha. Ich habe alles unter Kontrolle. Offenbar nicht, du warst ja gerade weg. Und jetzt wisst ihr auch, warum Marc so schnell gesprochen hat am Ende. Nein, alles gut. Genau, wir haben mal, also René und ich haben kurz mal entschieden, dass wir jetzt noch ein paar Berlin-Themen machen. Ja. Ja, das ist der Berlin-Podcast. Unsere Erzählungen nicht sind ein, dabei. Sondern der. Was? Der Berlin-Podcast. Nicht irgendeiner. Ja. Der Berlin-Podcast. Ja. Also so sagt unser Titel. Ja. Ja. Okay. Ja, wir wollen dich ja nur noch mal auf Spur bringen. Ne? Nicht, genau, dass du hier, ne, vergisst. Gott, Entschuldigung, dass ich lebe. Richtig, so ist es. Ja, wir haben mittlerweile September. Ist das nicht krass? Ja. Die ersten Weihnachtssachen sind in den Supermärkten zu finden. Ich habe noch nichts gesehen. 1. September gehst in deinen bevorzugten Lebensmitteldiscounter und wirst jetzt schon zugepappt mit allen möglichen Leckereien, die man normalerweise nur um die Weihnachtszeit bekommt. Ist ja auch normal. Guck mal, du musst der Erste sein. Das ist übrigens, jetzt gebe ich euch mal ein kleines Lehrstündchen dazu. Du musst der Erste am Markt sein. Wenn die Leute, wie es im September gang und gäbe ist, auf die Idee kommen, oh, bald ist Weihnachten, dann kaufen die natürlich ein. Hm. Und wenn du erst im Oktober Weihnachtssachen zur Verfügung stellst, dann haben alle Leute schon das ganze Weihnachtszeug. Ja, stimmt. Deswegen machst du es im September. Das ist ein ganz normaler Verkaufstrick. Also hättet ihr euch heute über Dominosteine gefreut? Ja, nee. Auf jeden Fall. Weil? Über behaarte Dominosteine freue ich mich im Dezember immer. Behaarte? Behaarte, okay. Natürlich. Weil wenn du die im September kaufst, dann werden die wohl im Dezember behaart sein. Aha. Fell haben, okay. Du hast auch noch nichts davon gehört, René, dass man seine Dominosteine auch regelmäßig rasieren kann. Ja, wenn du die im September kaufst, musst du das wohl machen. Aber, und dafür kommen wir nämlich zu dem Lifehack. Ja. Am besten jetzt losgehen und das Zeug kaufen, weil wenn ihr das erst im Dezember macht und das dann genießen wollt, das ist genau dasselbe Zeug wie das, was du jetzt zu kaufen kriegst. Die werden jetzt nicht nachproduziert. Aber wenn du die erst im Dezember öffnest, dann ist es doch scheißegal, wann du die kaufst. Nein, es ist nicht egal. Weißt du, wenn ich sie jetzt kaufe und esse, ist es frischer als im Dezember, weil es ist dieselbe Charge. Ja, aber wenn du es erst im Dezember isst, es ist doch nicht so, dass du es aus dem Regal nimmst. La, ich höre nicht zu, ich habe recht. Ich bin ja vom Sternzeichen Fuchs und was ich euch empfehlen kann ist, verschiebt Weihnachten einfach um 5 Tage, dann habt ihr richtig günstige Dominosteine. Ja, also das ist echt ein Lifehack, finde ich auch. Ja. Naja, gut, aber wir wollen noch mal auf ein paar Sachen hinweisen als Berlin-Fan. Zum einen, ganz wichtig, am 11. September, was ist da? Der 11. Der 11. September. René, wirklich. Da gibt es wieder schon mal als Vorwarnung. Um 11 Uhr gibt es da wieder eine Warnung für alle. Ach, ist der Warntag? Eine Testwarnung. Und es ist ja gleichzeitig auch der 11.9. 9/11. Da war 2001 was, genau, was die Welt verändert hat. Gut, aber das Warntag, das ist ja das, was uns eher betreffen wird jetzt. Richtig, nur dass ihr schon mal wisst, wenn um 11 Uhr keine Panik. Euer Handy klingelt, genau. Aber darum geht's gar nicht. Wir haben zwei Themen mit Museen. Wann wart ihr zum letzten Mal in den Museen am Humboldt-Forum? Ja, guter Tipp, du? Stefan. Ich war noch gar nicht da. Okay. Ich auch nicht. Du auch nicht, okay. Also wir reden vom Stadtschloss, nur für die Leute, die jetzt... Du sagtest am Humboldt-Forum? Im Stadtschloss. Im Humboldt-Forum, da gibt es ja mehrere Museen, ne? Im Stadtschloss ist das Humboldt-Forum. Und unter anderem das ethnologische Museum und das Museum für asiatische Kunst. Erweckt das Interesse bei euch? Oh ja, das notiere ich mir gleich mal. Da muss ich mich jetzt beeilen, weil Stefan haut jetzt einen raus. Bei ethnologisch habe ich gerade kein Bild zu. Ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Was bedeutet Ethnologie? Ist das die Menschenkunde? Ich glaube... Nee, es geht um Ethnie wahrscheinlich. Ethnologisch, ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Also Kultur... Worum geht's da? Ja. Genau. Hausaufgabe Nummer 1. Also mich reizt mehr asiatische Kunst. Okay. Und du sagst jetzt, warum ich mich beeilen muss. Dann solltest du vor Oktober hin, weil ab Oktober werden diese beiden Museen kostenpflichtig. Ja. Bis jetzt waren die umsonst. Mhm. Aber ein gutes Museum, da zahlt man auch Eintritt. Wenn man da gute Sachen zu sehen kriegt. Wollt ihr euer Geld anderweitig kulturell anlegen? Nein. Im September startet die neue Show, die neue Grand Show im Friedrichstadtpalast. Richtig. Und die heißt? Blinded by Delight. Ist ein cooler Name. Was für eine Show? Grand Show. Ja. Ach so, eine große Revue. Ah, grand. Wie man es kennt. Grand, Monsieur le Commissaire. Das heißt, die alte ist schon vorbei, ne? Ja. Ja. Das ist zu spät für dich, René. Grand Show? Grand Show im Friedrichstadtpalast? Ist es denn nicht mehr, die alte Show nicht Hat mehr da? Hat nicht auch gebrickelt in deine Bocknabbel? Ja. Okay. Bis du anfingst zu schlürfen. Und bin raus. Ein Museum verlässt Berlin und jetzt bin ich gespannt, ob das euch anspricht. Und es ist nicht die Blue Man Group. Nein. Weil die ist schon weg, oder? Ich glaube, die sind also auch schon Hamburg, ja. Ich muss es anders sagen, es verlässt nicht Berlin, es hört einfach auf. Das Buchstabenmuseum. Buchstaben. War da schon mal jemand? Das ist der Alexanderplatz hier, ne? Nein. Entschuldigung, sagtest du Buchstaben? Ja, Buchstaben. Ja. Aha. A, das B, Berliner C, D, Buchstabenmuseum. Ich bin nur bis M gekommen. So, ich kann dir sagen, wo es ist. Ärger. Ja, Die Adresse ist Stadtbahnbogen 424. Sag ich doch. Das ist hier am Alexanderplatz. Nein, das ist nahe des S-Bahnhof Bellevue. Ist doch Alexanderplatz. Naja, das sind drei Stationen weiter, aber. Aber ich war, nee, dann, Ortskenntnis muss, es, dann 6. muss es umgezogen sein, weil ich war bereits im Buchstabenmuseum. Ja? Und für die, die denken, da sind einfach, ist einfach nur das Alphabet ausgestellt. Ja, nein, ist natürlich nicht. Da sind große Verbenbuchstaben zum du Beispiel. Du hast doch schon mal davon berichtet hier im Podcast vom Buchstabenmuseum. Das könnte sogar nicht sein. Das aber da, es ist zum Beispiel, ich weiß nicht, von irgendwie so von Werbe, also so Neon, große Neonbuchstaben und ein ganz genau. toller, bekannter Buchstabe ist da auch, der Buchstabe A. Also bis 6. Oktober hat man noch Zeit, dann schließt es. Lohnt sich offenbar nicht, Buchstaben auszustellen. Naja, die sagen halt, die haben bis jetzt, es ist ein Museum, was privat ist. Und Bücher sind uns eine Konkurrenz. Ja, und es gibt von der Stadt Berlin dafür keine Förderung. Also wie, ja. Da haben sie sozusagen natürlich einen Nachteil im Vergleich zu anderen Museen. Aber, achso, sie gehen. Und die Besucherzahlen sind seit Corona zurückgegangen, so ist das halt. Also, nutzt nochmal die Chance. Buchstabenmuseum. Museum. Ich war schon da, ich brauche nicht nochmal. Genau. Aber egal, weiteres Thema. Ist euch schon mal passiert, wenn ihr was überwiesen habt, dass das Geld auf ein falsches Konto gekommen ist? Nein. Das ist eine Frage, die ich mir schon immer stelle, ja. Weil welcher Vollidiot hat sich diese 100-stellige Kontonummer einfallen lassen? Ja, die IBAN. Die IBAN, wo ein kleiner Buchstaben- oder Zahlendreher schon hilft, dass man gar nicht mal sicher ist, ob es auf richtige Konto geht. Und ich frage mich, weil die Namensfelder ja Freitextfelder sind, ob die wirklich den Bezug herstellen können. Mhm. Und ich habe mich schon immer gefragt, was passiert, wenn ich wirklich mal einen Zahlendreher drin habe. Ja, also Pech. Meine Mutter fragt mich nämlich immer, wenn sie mir was überweist, ob das Geld angekommen ist, dann sage ich immer, na, muss doch ankommen. Du hast ja auf meinen Namen und meine Kontonummer gemacht. Genau. Aber ich verstehe diese Unsicherheit. Ja, also wenn du Pech hast, ist es weg oder es ist zumindest schwierig, das Geld zurückzuholen. Sagen aber wir es mal was so. Ist, wonach gehen die? Was ist, wenn ich mich beim Namen, wenn ich jetzt wirklich den richtigen Namen hinschreibe und eine falsche Nummer? Ist egal, es geht nach Wozu der Nummer. Was soll dieser Scheiß, ey? Dann sollen sie sich kürzer. Pass auf, ich habe eine gute Nachricht für dich. Oh, ich hätte wirklich, warte. Jetzt. Ich habe 69 Puls. Oh, dann kann ich mir da Zeit lassen. Da ist noch nicht viel los bei dir. Genau. Und das mit Red Bull, ja. Genau. Hätte ich jetzt gesagt, 200 Puls habe ich bald. Nee, echte Mal. Ich habe jetzt 75. Also, ab 9. Oktober gibt es eine Neuregelung bei Überweisungen im europäischen Raum. Denn dann sind nämlich die Banken verpflichtet, wenn du einen Überweisungsschein ausfüllst, egal ob am Schalter oder elektronisch im online bei deiner Banksoftware, dann wird nämlich die IBAN und der Empfänger verglichen. Also davon gehe ich aus, dass das passiert. Genau, mir ging es genauso, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, was ist denn das für eine geile Erfindung in 2025. Genau, und es ist so, hey, dafür sind wir gar nicht zuständig. Wir bunkern nur das Geld. Was sollen genau. wir denn da überprüfen? Der Rest interessiert uns nicht, genau. Ja. Und du kriegst als Antwort sozusagen, also bevor du es abgeschickt hast, wird es geprüft und du kriegst entweder per Ampelsystem, rot, gelb, grün oder per Smiley. Ob der Name so ungefähr stimmt. Genau, ob das zusammenpasst. Oh. Und dann musst du entscheiden, ob du es trotzdem überweist oder nicht. Genau, aber der Empfänger, Empfänger muss auch noch einen Button drücken, da steht drauf, ich nehme es an oder ich nehme es nicht an. Nein, das nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll und ja, es ist eigentlich selbstverständlich, finde ich heutzutage, dass das weißt funktionieren du, da müsste. Da wird diese Erfindung mit der IBAN gemacht. Ja. Also warum hat man nicht diese, ich weiß nicht, wie lang war eine Kontonummer? Das ging ja nicht. 12-stellig. Und jetzt dann machen die daraus eine 100-stellige Nummer oder keine Ahnung, wie viele es sind, aber es ist ja überhaupt nicht möglich, also versuch mal, vor allen Dingen als älterer Mensch, da sind wir beim Thema Barrierefreiheit, versuch mal eine IBAN-Nummer abzutippen. Ja, deswegen sollten ja so eine Nummern immer in einer speziellen im Blockschreibweise sein. Richtig, ja. Und das ist es aber leider wo nicht. Wo die Nullen auch als Nullen erkennbar sind. Das kommt noch dazu und sie sollten in Blöcken sein, in Viererblöcken oder die sowas. Die Experten, wie heißt das Font dazu? Die Font Bitte? OCR. Das Font OCR? Na, also die Schrift wird meist OCR genannt, weil sie nämlich dafür geeignet war, maschinentechnisch einzulesen. Genau. Kann man da auch lesen. Also OCR ist die Schrift, die ich immer nehme, wo die Nullen durchgestrichen sind und wo eine 1 und ein L und ein I sich voneinander unterscheiden. Ja. Aber so weit unterscheiden, dass eine OCR, Optical Character Recognition Software, das Lips leicht erkennen kann. Richtig. Ja, aber es wird ja auch bei den Kfz-Kennzeichen irgendwie auch schon gemacht. Und es gibt so keine Schrift, die OCR heißt, sondern ich glaube, man unterscheidet zwischen OCR A und OCR B. Genau, sie hat es aber meist im Namen. Also wenn man so nach so einer Schrift sucht auf seinem Rechner, auf seinem Windows-Rechner. Auf Mac. Ja, dann kann man nach OCR in seiner Schriftfamilie mal suchen, da findet man sowas, ja. Genau. Deswegen vermeide ich übrigens, wenn ich Passworte erzeuge für jemanden, vermeide ich immer die Benutzung von einem 0 O I L. Jetzt hast du ja den Hackern schon ein paar Hinweise gegeben. Ja. Über deine. Aber ich hatte schon Passworte in gedruckter Form, wo ich denke, was soll das sein? Soll es ein L sein? Soll es ein I sein? Hm. Ja, genau. Es hängt von der verwendeten Schrift ab. Ja, und da die Leute waren oftmals nicht so schlau. Da musste ich dann anhand der Schriftlänge, weil ein kleines L in dieser Schrift länger war als ein großes I oder sowas. Mhm. Also verrückt. Naja, heute ist ja aber vieles elektronisch, was du rauskopieren kannst. Das geht ja dann schon. Ja. Ne? Einzige Einschränkung ist, wenn es ein technisches Problem gibt bei der Prüfung, da hat man halt Pech. Dann kann das nicht angezeigt werden. Ja. Das soll theoretisch ja nicht passieren, aber... Dann ist die Ampel ausgefallen. Richtig, wie im Straßenverkehr. Ja, krass. Dann schön. Halt, ja. Ab wann genau soll das stattfinden? Ab wann gilt das? Ab 9. Ab sofort? Ja, genau. 9. Oktober. Ja. Und ich habe noch eine lustige Geschichte gefunden. Habt ihr kurz Zeit für eine kleine Story? Warte, ich gucke auf die Uhr. Oh, ich habe Feierabend, hab nicht weiter vor. Hau raus, denn. Das kriegen wir hin. Ich komme mir nur wegen deinen lustigen Geschichten her. Wirklich? Ja. Oh, da könnt ihr ja mal raten, was da passiert ist. Nämlich, ich habe was gefunden von BR24. Zebra. Habe ich das gefunden? Ich dachte, wir sollen nächtliche raten. Klingelstreiche. Was, vom BR24? Ja, also Bayern, ne? In Schwabach, Mittelfranken, ist das passiert. Bayerischer Rundfunk, die haben also eine Website. Oh, ich verstehe. Um im Namen gleich zu kennzeichnen, dass die jederzeit erreichbar ist, haben sich gesagt, rb24.de. Ja. Richtig. Und der L für Deutschland? Weil Bayern gehört ja immer noch zu Deutschland. Aber da müsste aber BY sein. Ah, Bayern gehört zu Deutschland? BR. Nach wie vor. Es tut mir leid. Okay. Das sieht der Herr Söder ein bisschen anders. Hm. Wer? Ohne Herrn Söder und Bayern würde es Berlin nicht geben. An der Stelle. Wir müssen dankbar sein. An der Stelle einfach mal Tipp hier: Köster fährt Fahrstuhl mit Herrn Söder auf YouTube mal gucken. Okay. Wie heißt denn die Sendung? Das ist eine öffentlich-rechtliche Sendung. Da fährt der Köster von der Heute-Show mit prominenten Fahrstuhl, tut zumindest so. Und dann sind die Prominenten ihm in der Zeit ausgeliefert und er stellt. Aber wie lange redet der denn da im Fahrstuhl? Der fährt doch schnell hoch. Nee, da bleibt der stecken. Das ist das. Also als das haben die sich schon gut ausgedacht, ja, die Leute vom Fernsehen. Nicht? Okay, das ist ein ARD-Format oder ZDF-Format. Ja, Heute-Show. Wenn da Heute im Namen steckt, dann ist es ZDF. Was ist denn da los? Wir sind Demo. Hier nicht mitten in einer Demo, aber wahrscheinlich ist gerade hier wieder Demonstration. Vielleicht hört man das so. Vor dem Roten Haus ist immer Demonstration. Demonstration International kenne ich gut, da wo ich arbeite, ist ja Brandenburger Tor. Dasselbe Spiel. Damit der Herr Wegner, wenn er aus dem Fenster guckt, sieht, dass eine Demonstration ist. Genau, das ist später Feierabend. Der richtige Angst. Deswegen hat er sein Fenster aber hinten raus. So. Clever, oder? So, nee, aber genau, pass Söder. Jetzt kommt die Story. Bayern 24, ja. Wir schwoffen. Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten sich beschwert, weil es ab 0.30 Uhr immer wieder an der Tür klingelte. Nanu, was ist da passiert? Die Bewohner fühlten sich um ihren Schlaf gebracht. Ihre Vermutung, hier musste ein Klingelputzer am Werk sein. Klingelputzer ist auch ein schönes Wort. Klingelputzer. Ja. Zunächst legten sich die Hausbewohner selbst auf die Lauer. Vom Fenster aus beobachteten sie die Tür, konnten jedoch keinen Täter ausmachen. Weil es trotzdem weiterhin schellte, alarmierten sie schließlich die Polizei. René hat eine Vermutung? Ja, ist ein Tierthema, Naturthema. Vielleicht. Also meine Vermutung, soll ich das schon raushauen? Also normalerweise hätte ich auch gesagt ein Tier, aber Stefan hat jetzt gerade gesagt, sie können keinen Täter ausmachen. Ja, und das Tier wäre auch ein Täter gewesen. Also man sieht offensichtlich nichts und niemanden. Es gibt eine Ameisenart, das sind ganz viele winzige Ameisen, die haben gigantische Ameisenstaaten und die sind gerade in Deutschland unterwegs und fressen an Stromkabeln und so Sachen rum. Mhm. Kurzschluss? Nee. Ach, schade. Lese ich also mal nicht schade, aber... Ja, René, die Bewertung der Jury... Genau. Als die Klingel trotz Anwesenheit der Beamten nicht aufhörte. Ein Unsichtbarer? nahm diese die Klingel genauer unter die Lupe. Hund, Katze, Maus. Dort konnten sie den Täter schließlich stellen. Na, habt ihr jetzt eine Idee? Es war nur eine Ameise, die hatte mit dem Klingelknopf gedrückt. Wie sich herausstellte, zog eine Nacktschnecke auf dem Klingelbrett ihre Runden. Okay. Laut Polizei kroch sie fleißig über den Sensoren und löste so die Glocke in den Wohnungen aus. Ja, super witzig. Genaue Hinweise, welche Art und so weiter, gibt es nicht. Aber natürlich BR24-Humor. Man habe das Tier aber zur Schnecke gemacht, über die Reviergrenzen belehrt und auf eine angrenzende Wiese verbracht. Als teilte Gärtner, die Polizei mit. Als Gärtner hoffe ich ja, dass es ein Tigerschnegel war. Der Erzfeind, der Erzfeind der Nacktschnecke. Ja. Ja. Fand ich witzig. Da das zeigt sich wieder witzig. Dieses neumodische Zeug mit diesen Tastsensoren. Ja. Ist völliger Quatsch. Oder einfach einen mechanischen Druckknopf. Eindrücken. Er muss ja gar keinen langen Hub haben. Hm. Also barrierefrei. Dass man also wirklich nur, dass man kurz Klick machen muss. Oder dass man einen Millimeter rein. Egal. Hm. Nahe dran an der Folientastatur, aber noch nicht zu 100%. Dann ist dieses Problem nämlich gelöst. Na, wir haben bei uns, bei unseren Hochhäusern, bei uns in der Siedlung, die haben ja, hatte ich schon mal erzählt, einen Bildschirm, wo du dann auswählst, auf dem kleinen Mini, ist wie so ein kleines Tablet, auswählst, in welcher Etage du klingeln willst und dann Namen raussuchen und dann kommt Klingel drücken, also das Glück drückst du auf einen Button. Auf dem Mann. Und lustig wäre gewesen, wenn das Haus so eine Kamera hätte, die klingelt und die Mieter gucken dann in die Kamera und dann kommt sie eine Schnecke auf. Ja. Wäre doch witzig, oder? Total. Ja. Total. Hast du noch mehr News? Nö, reicht das nicht. Das waren doch jetzt hier zahlreiche. Gibt es noch irgendwelche wichtigen Termine, die wir bekannt geben müssen? Ja, jetzt ist, glaube ich, demnächst. Was für ein Event? Oktoberfest? Nee, ja, stimmt. Die Ende kommen September? Jetzt auch. Hm? Aber im September ist doch noch ein, in Berlin, was ein großes, der Berlin-Marathon natürlich. Ja, genau. Und was hatten wir? Love Parade hatten wir. War gerade gewesen. Also Love Parade gibt es ja nicht. Zug der Liebe. Zug der Liebe hat schon stattgefunden. Der Liebe. Letztes Wochenende. Dann weiß ich jetzt nicht, was noch kommt. Ne, okay, gut. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Ne? Ja. Nee, ich habe dann vielleicht nur noch abschließend einen TV-Tipp, wer auf Trash steht. Wir können das, ja, erzähl ja, mal. Auf Join habe ich mir jetzt angeguckt, Villa der Versuchung. Klingt jetzt erstmal nach hier Love Island oder Temptation Island oder sowas. Ist es nicht. Hm? Interessantes Format. Verschnöselte C-Promis leben in einer Villa, wo nichts ist, außer ein Kühlschrank, in dem eine Flasche Wasser 200 Euro kostet. Aber damit sie das bezahlen können, haben sie 250.000 Euro zur Verfügung und der Gewinner, der übrig bleibt zum Schluss, kriegt das, was von dem Geld übrig bleibt. Und ich will nicht spoilern, aber es ist das Integrieren? Nee, Intriganten. Intriganten-Stapel vom Besten. Kann ich sehr empfehlen. Man lernt sehr viel über, über Gier, über Maßlosigkeit. Mhm. Sehr interessant. Und Stefan, für dich als alter GZSZ-Fan, macht Raoul Richter mit. Raoul Richter kenne ich. Und übrigens, Anne Menden ist schwanger. Aber nicht von Raoul, weil der war ja in dem Haus gewesen. Von ihrem Freund, Partner, was auch immer, ist auch GZSZ. Und ansonsten, vielleicht um noch ein paar, um das noch schmackhafter zu machen, es macht Jimmy Blue mit. Jimmy Blue Ochsenknecht. Der mit Geld ja sehr gut umgehen kann. Es macht mit Patricia Blank. Wer auch immer ein das bisschen ist. Spaß, muss sein. Ach, hier. Patricia Blanco. Blanco, sorry, ja, natürlich. Die zieht blank, aber heißt Blanco, so wolltest du sagen. Das, also ja. Und ich muss sagen, man lernt Leute von Seiten kennen, es ist sehr erstaunlich. Also am Ende dieser Sendung denkt man sich so, das ist ein sehr sympathischer Mensch und das ist ein sehr unsympathischer Mensch. Mhm. Ja, also macht Spaß zu gucken. Meine Empfehlung ist ja immer, eine Folge anschauen, entscheiden und dann. Das ist eine gute Idee. Einen Tipp kann ich auch noch loswerden. Denn jetzt im September. Join Mediathek kostenlos. Ah ja, genau. Im September ist die zweite Staffel von Exathlon Germany gestartet. Was für ein Ding? Exathlon Germany. Was? Exathlon? Ja, Exathlon. Genau. Was soll das denn sein? Das ist ein sportlicher Wettkampf. da gab es schon die erste Staffel letztes Jahr, wo Aline Schüssler gewonnen hat. Die sagt euch wahrscheinlich nichts. Überhaupt nicht. Aber Fans von ihr werden wissen, wen ich meine. Und was für ein Sportler ist? Natürlich werden sie es wissen. Das sind sportliche Wetten. Ist sowas wie, nicht American, ja, Gladiator. Gladiators nicht. Ah, okay. Aber, okay, aber es klingt schon mal interessant, auf welchem Sender nochmal? Das läuft auf Sport 1 oder wie es demnächst heißt, Show 1. Okay, kannst du das wieder wegmachen? Ist das, genau. Hast du gar nicht, ne? Nee. Ist das in Mediathek? Haben die eine kostenlose Mediathek? Ja, Show 1.de. Ist das kostenlos? Ja, ich glaube ja. Show 1? Der Sender firmiert sich ja jetzt um, genau. Hexathlon, Show 1. Also ich finde das cool, allerdings jetzt am Anfang sind es noch so kleine Wettkämpfe unter Städten, die finde ich noch nicht so spannend. Am Ende wird es erst richtig heiß, wenn dann die guten, wie immer die tänzelst du um die interessanten Fakten herum. Ich weiß überhaupt noch gar nicht, worum es geht. Hexathlon, das guck dir eine Folge an. American Gladiators. Ja, naja, da machst du es dir aber ein bisschen American einfach. American Gladiators ist ja mit Widerstand und das ist halt so, du musst halt Hindernisparcours überwinden im sportlichen Wettkampf. Mir reicht das als Teaser. Also das ist das Spiel ohne Grenzen. Was? Könnte man auch so sagen, ne? Das hätte in den 80er Jahren. Die Erklärung hätte ich auch nicht gesehen. Guckst dir mal an und dann sagst du mal nächstes Mal, ob das was für dich ist. In den späten 70er Jahren, da habe ich noch an die Decke geschaut und alles hat geschaukelt. Richtig. Tja. Gab's da keinen Fernseher an der Decke? Nee. Zwei Programme. Wir hatten erst nach der Wende schwarz. Buntfernsehen meine ich. Genau. Buntfernsehen. Ja. Marc, hast du noch? Im Westen haben wir ja Farbfernsehen gesagt. Bei euch ist es Buntfernsehen. Republik. Marc, hast du noch einen Fernsehtipp? Ja. Natürlich hat jetzt die zweite Hälfte der zweiten Staffel von Wednesday. Passt, ja, heute. Beginnt heute wieder am 3. September. Ah, genau. Ja. Auf Netflix. Viel Spaß damit. Kann man das angucken? Freue ich mich drauf. In der Tat, ja, doch. Geht in Wednesday Ordnung. Ist richtig cool. Also, wenn dir die erste Staffel gefallen hat, wirst du die zweite nicht hassen. Okay, also euer Tipp ist mehr: guck dir die erste Staffel an, dann kannst du entscheiden, ob du die zweite schaust. Ich habe gar keine Folge geguckt davon. Ja, man kann schon die erste Staffel vorher nochmal gucken. Sollte schon Sinn. Ja. Doch, ja. Okay, aber das dann, ist echt cool, das gucke ich auch gerne. Was ja demnächst wahrscheinlich losgehen wird, obwohl wahrscheinlich noch ein, zwei Monate sind zu warten, Seven vs. Wild. Erstmalig ohne Fritz Meinecke im Hintergrund, weil der hat komplett verkauft. Mhm. Nicht so euer Format, okay. Also René ist da ja schon von Anfang an dabei. Auf Manhunt freue ich mich natürlich sehr. Mhm. Auch ein YouTube-Format. Manhunt. Ja. Manhunt. Ja. Leute, auch so ein Capture the Flag Game, so ein bisschen. Leute sind in Thailand in einem abgesteckten Gebiet unterwegs und werden dort von Jägern gejagt. Hunger Games. So ungefähr. Und 0.5. Und müssen halt, müssen sich halt verstecken. Und haben aber nur nicht letale Waffen, nehme ich an. Ja, und es werden ihre Standorte gelegentlich dann immer geleakt. Sehr interessant. Also sehr gut produziert, finde ich, für Leute, die dafür kein Geld nehmen. Wenn sie es zur Verfügung stellen. Staffel 1, Staffel 2, auch da kann man sich mal angucken, wenn man es noch nicht kennt. Ich fand es sehr gut. Wir verlinken gerne in den Shownotes. Das können wir tun. Das können wir machen, ja. Das ist eine gute Idee. Gut. Ja. Gut. Dann reden wir also nicht mehr über die A100 und übers Autofahren im Allgemeinen. Und von uns können wir das machen. Von Stefan hat er auch noch. Der Lieferant ist noch nicht angekommen, der über die Autobahn gefahren ist. Das habe ich übrigens nicht verstanden. Ich habe nur gelesen und das interessanterweise von einer Dame aus dem Senat für Verkehr und Umwelt, die gesagt hat, also die Missstände da auf wiedergegeben hat, dass man offenbar stundenlang braucht, um diese eröffnete Autobahn zu kommen. Und dann sagte die Autobahn AG, die Autobahn GmbH, sieht kein Problem. Die Autobahn selber funktioniert Bombe. Ja. Ja, aber das ist, was ich nicht verstehe. Wie kann die Bombe funktionieren, wenn da nichts fährt? Es fährt ja. Das Problem ist ja nicht die Autobahn, diese 3,2 Kilometer, der 16. Bauabschnitt der 100 Richtung Treptow, sondern die Elsenbrücke. Was danach das kommt. Nadelöhr in der Elsenstraße. Die Elsenbrücke, die musst ja... Von dreispurig auf einspurig und man will runter, ganz ne? Ganz genau. Okay, also wenn du raus willst aus der Zone und in den Westrhein fahren willst, also die A100 Richtung Norden, dann ist es für dich wunderbar. Aber du bist über die Elsenbrücke rüber und dann bist du ratzfatz auf der Autobahn und in 20 Minuten bist du in Charlottenburg. Du meinst eher nach Süden. Norden. Nee. Wenn du nach Süden willst, dann bist also ja, nach Treptow raus, kommst da an der Elsenstraße an und willst dann über die Elsenbrücke, dann hast du einen Scheiß. Und das staut sich dann dummerweise vor der Elsenbrücke teilweise bis auf die Autobahn rauf. Und deswegen sind sie gezwungen, diesen neuen Abschnitt, also zumindest ab Sonnenallee, dann schon wieder zu sperren. Ja, und Grund ist ja auch, weil die Autobahn natürlich in einem Tunnel liegt. Und in einem Tunnel darf in Deutschland kein Stau sein. Dann wird nämlich der Tunnel zugemacht. Wegen der Belüftung. Ja. Ja, verstanden. Aber wir gucken mal, wie es so ist. Und ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast mit Norden und Süden, weil ich würde es genau andersrum sehen. Gucke ich mal. Nein, der Recht hat Nächste Woche lernt ihr, was Osten und Westen ist. Norden und Süden kommt eine Woche später. Nee, Osten und Westen hatten wir ja offenbar schon durch. Die kommt doch von unten, die warte Autobahn, mal, es und geht hoch es geht nach Treptow. Warte, da sind noch zwei Richtung Faktoren. Norden. Stefan, zwei Faktoren. Ja. Norden und Süden ist das eine und jetzt reden wir von rauf und runter. Ach stimmt, das ist ja, das sind ja sechs. Ah ja, jetzt ist klar. Wenn er sagt von Süden runter und du sagst von Norden rauf. Niemand hat was von rauf und runter gesagt. Wir klären das mal. Du meinst, das rein und raus, aber das gehört hier nicht her. Aber ist das Problem nicht rauf und runter? Also kommt man aus Süden nach Norden rauf oder runter? Ja, man kommt wunderbar rauf auf die Autobahn. Aber schwer runter. Aus Treptow kommst du wunderbar auf die Autobahn rauf und bist dann schnell weg. Aber kommst schwer runter. Aber du kommst nicht runter von der Autobahn. Und Stefan, aus Norden gesehen? Aus Norden? Wie, was? Du hast doch gesagt, aus Norden ist easy. Ja, aus Norden ist so Ostkreuz, Eisenstraße, runter auf die Autobahn. Habt ihr euch das jetzt sind für mich die Himmelsrichtung in Berlin. Ja, ist richtig. Du siehst das von außerhalb der Autobahn. Musst du erstmal ein Stückchen nach Süden fahren, um zur Autobahnaufbahn zu kommen. Aber wenn du auf der Autobahn drauf bist, dann fährt sie kontinuierlich Richtung Nordwesten. Jetzt guckt euch beide nochmal tief in die Augen. Wir gucken mal. Genau. Wir klären das. Ich weiß nicht, wer recht hat. Aber, kann auch sein, dass du recht hast. Aber für mich klang so, als wenn das Thema noch mehr Inhalt hat. Du sagtest A100 und Autofahren. War da jetzt noch mehr? Autofahren, genau. In der Redaktionssitzung oder im Vorfeld haben wir doch gesagt, irgendwie, ich würde was über das Autofahren an sich irgendwie erzählen wollen. Wie sind deine Gefühle? Und dann hattest du gesagt, zum Thema Autofahren kann ich auch was zu beisteuern. Was? Nee, das war ich. Ich glaube auch, dass das Stefan war. Da fragst du schon wieder was. Da habe ich wahrscheinlich recht mit Nolo. Nein, kleiner Spaß. Aber das machen deswegen wir in Ruhe beim nächsten Mal. Also nochmal, also das ist übrigens die Erklärung dafür, warum ihr beide ein gleichfarbiges Shirt tragen könnt, weil ich kann euch unterscheiden. Richtig. Und bloß weil deine Mutti dir was anderes rausgelegt hat. Und warum Stefan und ich unterschiedlich farbige Shirts anhaben, damit du auch ein klareres Bild hast. Eine Unverschämtheit. Also ich hab Zeit fürs Autofahrthema. Der sucht sowas von Streit heute, der René. Nein, ich. Das bringt jetzt nichts. Das wird noch schlimmer jetzt dann wahrscheinlich. Du kannst sagen, was du willst. Das wird nicht besser. Ja. Also es gibt jetzt kein schnelles Thema noch? Nee. Schnelles Thema. Wir sind schon sehr vorangeschritten. Ja, auf jeden gut, Fall. Okay. Ich bin auf jeden Fall ziemlich vorangeschritten. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Auch alterstechnisch. Mir bläst gerade so schön der Wind um die Ohren. Ich finde es hier schön. Aber ja, dann die Sonne gerne. Geht unter. Dann, die Demo läuft noch. Dann mache ich jetzt mein Handy an. Dann erzählen wir jetzt noch ein paar Witze einfach, oder? Ja, Witze raus, live. Ja. Jo, und Marc darf, weil er aus Neukölln da kommt, anfangen. Genau, ich hab's so schon schwer noch. Genau. Aus Neukölln, weil er aus dem Süden kommt, darf er anfangen. Mhm. Opa, tu uns doch mal einen Gefallen. Oma kommt aus dem Urlaub zurück, fahr mal zum Flughafen, hol die ab. Ja, okay, mach ich. Fährt hin, geht zu Oma hin und sagt, hallo Schatz, ist ja wunderbar, du hast ja neue Frisur. Auf einmal hinter ihm, hier bin ich. Ja. Okay, beim Arzt, der Arzt so, gegen ihr Übergewicht hilft übrigens leichte Gymnastik. Wie jetzt? Meinen Sie Liegestütze oder was? Nein, es reicht schon, wenn Sie mit dem Kopf schütteln, wenn Ihnen jemand was zu essen anbietet. Ganz schön fies. Na? Fies und frech, wie er halt ist. Ja. Wenn Chuck Norris, ich habe heute Taxiwitze, ne? Wenn Chuck Norris natürlich, Taxiwitze. Taxi fährt, dann gibt der Fahrer natürlich ihm Geld, ja. Hm. Das ist bei mir auch so, wenn ich Taxi fahre. Die Ehefrau betritt das Wohnzimmer, geht schnurstracks auf ihren Eherochen zu und es entspannt sich folgender Dialog. Glaubst du, dass der neue Trockner meine Kleidung geschrumpft hat? Nein. Das war der Kühlschrank. Ja. Kann man auch sehr gerne mal in der eigenen Beziehung benutzen. Hat man eine Woche Ruhe. Und wenn euch das noch nicht genug ist, dann geht einfach mal zu eurem Chef und fragt ihn, was er so beruflich macht. Hm. Ja, oder bevor mein Witz kommt, wenn noch was in die Richtung geht hier, habe ich neulich gehört, anlässlich 2 Tage keine Ehekrise bin ich mit meiner Frau im Tierpark gewesen. Dann hat sie mich gefragt, als wir bei den Wildschweinen waren, ob das Bekannte von mir sind und Verwandte von mir sind. Da habe ich gesagt, ja, meine Schwiegereltern. Hm. Wir sind wieder nach Hause gefahren. Ja. Nee, aber mein Witz ist, kann nicht mehr besser werden. Ja. High Heels waren eine Erfindung der Schuhindustrie, um die Absätze zu erhöhen. Ja, genau. Hurra. Es geht heiß her auf dem Rücksitz im Taxi. Uiuiui. Das verliebte Pärchen knutscht und küsst und schmatzt so intensiv, dass der Fahrer schon ganz peinlich berührt ist. Bei einem versehentlichen Blick in den Rückspiegel stellt dieser fest, dass der Mann gerade dabei ist, seine Hand unter die Bluse seiner Geliebten zu schieben, was sie aber vehement verbietet. Aber Süße, haucht er ihr daraufhin ins Ohr, willst du mir nicht zeigen, wo du am Blinddarm operiert worden bist? Also gut, haucht sie und tippt dem Taxifahrer auf die Schulter. Wir fahren doch nicht in den Erlenweg. Bitte bringen Sie uns zum Südkrankenhaus, Nothilfeeingang. Ja. Oh yes, okay. Neulich im Zoo. Die kleine Lisa. Mama, ich mag's nicht, wie der Gorilla hinter der Scheibe da mich anguckt. Darauf die Mutter. Reiß dich mal zusammen, das ist doch erst das Kassenhäuschen. Mhm. Okay, ein Polizist tritt auf ein Auto zu, das er zuvor angehalten hat und sagt, Ihre Reifen sind aber ganz schön abgefahren. Darauf der Fahrer des Autos. Oh, danke. Ihr Blaulicht ist aber auch nicht schlecht. Was sagt ein Taxiunternehmer, wenn er sein Fahrzeug von der Inspektion abholt? Ist es hier die Rechnung oder ein Angebot, die Werkstatt zu kaufen? Das waren jetzt von jedem drei Witze? Jawohl. Ja. Jetzt kommt Bonus. Ab jetzt, Bonus. Ein Bonuswitz von jedem. Bitte. Das ist jetzt free, oben drauf. Okay, okay. Ein Bonuswitz von mir. Der folgende Witz wurde immer wieder sehr gerne gehört von wie heißt der? Naja, ihr werdet es wissen. Ach, von dem. Ein Mann kommt, ein Mann mit zwei linken Füßen kommt ins Schuhgeschäft und sagt, Entschuldigung, ich hätte gerne Flip-Flips. Ja. Wie heißt der denn? Meinst du Krebs? Ja, aber der Vorname. Markus Krebs. Ja. Der Wundervolle. Ja. Der Witz, den ich jetzt habe, habe ich keine Ahnung, von wem der ist. Ich bin total stolz darauf, dass ich letztens ein Puzzle gelöst habe, also fertig gemacht habe, auf dem stand 3 bis 6 Jahre. Ich habe nämlich hier lediglich 5 Wochen gebraucht. Das ist ein typischer René-Witz, ja. So, jetzt kommt nochmal ein langer zum Abschluss. Pass auf. Mitten in der Nacht steigen 4 Jugendliche ins Taxi. Sie sind bekifft und sie wollen einfach nur Spaß haben. Im Kreisverkehr kommen sie auf die grandiose Idee, gleich 3-mal hintereinander rundum zu fahren. Der Taxifahrer gehorcht, ihm ist es egal, solange das Taxometer läuft. Dann wollen die Halberwachsenen, dass er rückwärts durch den Kreisverkehr fährt. Auch hier will er kein Spielverderber sein und macht den Spaß mit. Doch es kommt, wie es kommen musste. Plötzlich taucht ein Auto im Kreisverkehr auf und fährt dem Taxi in den Kofferraum bzw. das Taxi gegen die Motorhaube. Der Taxifahrer und seine nun plötzlich ernüchternden Jugendlichen kriegen Panik. Jetzt ist alles aus. Und auch als die Polizei eintrifft, können der Taxifahrer und die Jugendlichen ihr Pech immer noch nicht fassen. Der Fahrer sieht seine Taxilizenz dahin schwinden und die Jungs sind der festen Überzeugung, durch einen geschulten Rote-Augen-Check der Polizisten als Drogenkonsumenten aufzufliegen. Alle 5 beobachten im Rückspiegel, wie die beiden Streifenpolizisten lange mit dem Fahrer des hinteren Wagens reden. Dann kommt der Polizist nach vorne, der Taxifahrer lässt das Fenster runter und der Polizist sagt, Herr Taxifahrer, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Der Typ hinter Ihnen hat fast 2 Promille und der behauptet doch glatt, Sie wären rückwärts durch den Kreisverkehr gefahren. Ja, da hatten wir den nicht letztes Mal. Klassiker. So ähnlich. Wo die Frau zum Mann sagt, sag mal, warum isst nur die Hausaufgaben von unserem, was machst du da? Und er so, ich esse die Hausaufgaben von unserem Sohn. Hä, warum? Ja, der wird morgen eine sehr wichtige Lektion lernen, dass man manchmal die Wahrheit sagt und einem keiner glaubt. Ah. Ja, hast du noch einen Zusatzwitz? Ich habe noch einen kleinen Klassiker. Schatz, ja, wollen wir uns ein schönes Wochenende machen? Oh ja, gerne. Bis Montag. Bis Montag. Ja. Okay, pass auf. Was sagt man zu einem was sagt man zu einem Pferd, das sich im Zaun verfangen hat? Du hängst. Ja. Sehr gut. Der ist ein bisschen makaber. Ja, schön. Oder habt ihr noch welche? Ja, ich eine Sache noch, die ich euch eigentlich schon vorhin sagen wollte. Deine Weisheit haben wir natürlich. Ich bin neulich aus dem Töpferkurs gefeuert, geflogen. Bei mir im Ton vergriffen habe. Mhm. Ja, gut. Ja, hatten wir schon 50 Mal, glaube ich. Eine Weisheit des Tages? Ich habe keine. Ich habe 2. Das passt doch wie. Dann darfst du gerne anfangen. Ich komme dann in der Mitte. Wechsel. Erst die harmlose oder die. Hä, eine Weisheit kann doch nicht harmlos sein. Überrasch mich. Okay. Dann eine sehr tiefe. Oh, Gesundheit ja. Hat viele Wünsche, Krankheit nur einen. Ja, den habe ich neulich erst gehört. Konfuzius. Warte. Ich verstehe nicht. Gesundheit hat viele Wünsche? Krankheit hat nur einen Wunsch, gesund zu werden. Ja. Und wenn du gesund bist, kannst du viele Wünsche haben. Gut, das ist mir zu hoch. Das ist ein Tiefer. Das ist im Sinne von Konfuzius kommt dieser öfter mal. Okay. Gut. Okay, dann streue ich auch noch einen ein. So, dieser Witz geht auf die BVG einerseits und die Deutsche Bahn andererseits und erläutert lautet in eigenen Worten, wem kannst du die schmutzigsten Dinge anvertrauen? Antwort, einem Mülleimer. Das steht nämlich auf deren Mülleimer. Ja, die Werbung der BVG. Okay, pass auf, ich habe auch noch eine Weisheit. Das wird interessant, die kennt ihr bestimmt schon. Wenn es Räder oder Brüste hat, wird es früher oder später Probleme machen? Ja. Alltagssexismus. Und damit willst du. Was damit hast du? Wo hast du es gehört? Da habe ich bei Instagram auch gelesen gestern. Genau. Okay, das Medium taugt offensichtlich auch nichts mehr. Aber ich habe sicherheitshalber danach gegoogelt und der Spruch ist sehr bekannt anscheinend. Das macht ihn nicht besser. Ich fand ihn lustig und das soll er auch sein. Dann lach gefälligst. Haha. So, mit diesem Spruch entlassen wir euch in die nächsten 2 Wochen. Ja. Und dann fangen wir euch wieder ein. Ja. So ist das. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Ja, macht's Leute. Gut. Vielen Dank. War chillig mit euch. Kommt gut nach Hause. Wir hören uns in 2 Wochen. In 2 Wochen. Tschüss. Tschüss. Ja. Und hier sind die Outtakes. Okay, dann müsste jetzt jede Person, die ein Mikrofon hat, ein Mikrofon in die Hand nehmen. Ja. Gut, sehr gut. Aber das Krasse ist, mit meiner Bildschirmbrille, um das hier zu lesen, sehe ich Marc schon leicht verschwommen. Ist total ja, krass. Ja, natürlich, klar. Ja. Ja, wir haben jeder ein Getränk, das heißt, wir können dann anstoßen. Ja. Oh, das gehört damit zum Ritual. Ritual International. Ja, warte mal ab. Folge 172, wir starten. Unverzüglich. Ich hab's gewusst. Deswegen wollte er die Pause machen. Der blaue Schlüssel. Ich habe mich schon gewundert, dass er ja, zum Ende hin immer schneller spricht. Ja, ne? So erst so. Jetzt kann man wieder entspannt reden. Ja, und mein Einkaufstipp, ne? Mit voller Blase einkaufen gehen. Mhm. Ich habe hab die Folge noch nicht zu Ende gehört, weil ich von vorne angehört habe, von der ersten Folge an, um so? Kontext zu haben. Genau, worum geht's hier? Was für ein Berlin? Genau. Ja. Schon klar. 172 Folgen. Das war Folge 3. Da brauchst du auch eine Menge Zeit, ne? Marc, du siehst so erleichtert aus. Ja. So, Aufsager. So. Gut. Themen. Chuck Norris fährt Taxi. Aua, aua. Oh, habt ihr auch so viele Probleme mit Mücken? Nee, die habe ich alle auf der Hochzeit verbraten. Na, Hauptsache, die landen beim Richtchen. Bei mir. Perfekt. Oh ja. Mann. Ah. Gut. Aber ich könnte hier noch stundenlang sitzen, ehrlich gesagt. Oh, noch eine Folge offen? Ah, keine Themen, scheiße.